Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle zurzeit Anwesenden. Die AG Geldordnung und Finanzpolitik möchte heute im Rahmen der wöchentlichen Sitzung das Thema Sozialstaatsdämmerung oder so besprechen. Hierbei handelt es sich um ein Buch von Herrn Dr. Jürgen Borchert. Und im Nachfolgenden werde ich die Positionen und politischen Forderungen von Herrn Jürgen Borchert zusammenfassend darstellen. Es geht also nicht darum, dass ich jetzt hier eine sehr detaillierte Analyse durchführe, was Herr Borchert sagt, was ist machbar, was ist nicht machbar, sondern wirklich für uns mal eine Zusammenfassung seiner Positionen. Und ja, in dem Kontext, auf den Kontext baut dann auch meine Präsentation auf. Der Schwerpunkt der Diskussion oder des Vortrags bezieht sich auf die Position von Herrn Borchert, nämlich auf der Tatsache, die er analysiert hat und zu dem Ergebnis er gekommen ist, dass die aktuelle Steuer- und Sozialpolitik in der Bundesrepublik kinderreiche Familien sehr stark belastet und benachteiligt, wirtschaftlich, finanziell benachteiligt. Bevor ich auf die Details eingehe, möchte ich kurz eine Verortung vordurchführen oder auch den Aufbau des Vortrags. Punkt 1 ist Jürgen Borchert, eine Verortung. Zweitens Analyse der Familienpolitik in Deutschland, sozusagen seine Ergebnisse. Drittens Kritik und Fazit der aktuellen Familienpolitik aus seiner Sicht. Sein Konzept der Bürgerversicherung, fair mit F-A-I-R, also auch von fair kommend, nicht V-E-R. Dann schlage ich vor, unter Punkt 5 eine Diskussion durchzuführen und zu halten. Und Punkt 6 ist dann noch einmal der Titel des Buchs und interessante weiterführende Links. Zu 1. Dr. Jürgen Borchert, eine Verortung. Jürgen Borchert ist geboren 1949 und gilt als einer der profiliertesten Sozialexperten der Bundesrepublik. Diese Einschätzung und Bewertung stützt sich auf seine jahrelange richterliche Tätigkeit als Vorsitzender Richter am Hessischen Landessozialgericht. Darüber hinaus ist er Mitglied des wissenschaftlichen Beirates bei ATTAC und, wenig anders zu erwarten, arbeitet er auch als Politikberater quer durch das bundesdeutsche Parteienspektrum, wobei man beachten muss, auch wenn er CDU, CSU, FDP, AfD zu seiner Vortragsklientel zählt, dass er doch sehr, sehr sachorientiert ist und nicht auf die ideologischen Forderungen und Ideen der Parteien eingeht. Wenn man jetzt zur Person mehr wissen möchte, berufliche Werdegang, familiäre Hintergründe, dann kann man es über Wikipedia finden. Ich habe den Link unten eingestellt auf Seite 3 und denke, dass das jetzt erstmal ausreicht zu einer Verortung von Herrn Jürgen Borchert. Zur Person selbst. So, es ist natürlich auch, wenn man seine Verortung schaut, dann das kann man ja fragen, was sind seine politischen Positionen, sprich seine Thesen und was ist seine Primärforderung, wenn er denn eine hat. Seine Thesen lauten, von der politischen Seite her gesehen, dass die derzeit ungerechte Verteilung der Soziallasten letztlich zu einer massiven Belastung der Familien führt und die Kinderarmut in Deutschland fördert. Familien werden stark und angemessen stark an den Kosten für Rente und Sozialstaat beteiligt. Sozialstaat meint jetzt hier eben tatsächlich auch die Sozialversicherungssysteme. Die Politik der etablierten Parteien CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne denunzieren den Sozialstaat als Standortrisiko und Wirtschaftsbremse. Die Politik setzt viele Gesetzesvorschläge wirtschaftlicher Interessengruppen um. Hier als ein Beispiel nennt er die Familienpolitik, die maßgeblich mit beeinflusst wurde durch den BDI, also den Bundesverband Deutscher Industrie und den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Hier insbesondere die Fragestellungen nach der Mitversicherung von Familienmitgliedern, also das Versicherungssystem in dem Bereich der Sozialwirtschaft. Darüber hinaus ist seine Forderung letztendlich die Kernforderung, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge müssen der Leistungsfähigkeit folgen, das heißt durch eine strikte Kopplung von wirtschaftlicher Freiheit und sozialer Verantwortung. Was er darunter versteht, dann zu einem weiteren Vortrag. Jetzt bin ich auf Folie 5. Punkt 2, Analyse der Familienpolitik in Deutschland. Jürgen Borchardt hat die Familienpolitik sehr ausführlich untersucht. Er geht aus, unter anderem, dass er sich mit der Frage auseinandersetzt, wie hat sich die Lohnquote entwickelt und somit auch der Anteil der Familien und der Lohnempfänger am Volksvermögen seit 1992. Und er stellt eben fest, dass die Lohnquote grundsätzlich erstmal gesunken ist. So, das heißt, dass der Anteil der Lohnabhängigen am Volksvermögen letztendlich deutlich gesunken ist. Um ca. 8% oder 7%. Die Lohnsteuer und diese Versicherungsbeiträge belasten die Einkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze oder auch bis zur Beitragsbemessungsgrenze unverhältnismäßig hoch. Er stellt das dar, indem er aufzeigt, wie letztendlich die Menschen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze ihre Einkommen haben, aus abhängiger Arbeit oder auch aus unabhängiger Arbeit, also Lohnsteuer zahlen, Einkommensteuer zahlen, letztendlich nicht weiter belastet werden, sondern deren Belastung ist auch mit der Höhe der Beitragsbemessungsgrenze gedeckelt, so dass ihnen letztendlich mehr netto vom Gehalt, vom Einkommen überbleibt. Das gilt unabhängig von der familiären Situation, sondern es ist tatsächlich eine Frage des Einkommens. Dann verweist er darauf, dass sich die Struktur der Beschäftigungsverhältnisse deutlich verändert hat. Hier stellt er fest, dass der Anteil der Vollbeschäftigten gesunken ist. Betrachtet den Zeitraum 2000 bis 2008. Und die Anzahl der Vollbeschäftigten ist um 10% gesunken. Gleichzeitig ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten um 30% gestiegen und der Selbstständigen um 13%. Er geht nicht auf absolute Zahlen. Natürlich, dadurch, dass die entsprechenden sogenannten Förderprogramme der Politik hier greifen, nämlich Unterstützung und Förderung der Teilzeitbeschäftigung, hinzufügen von der Frauenarbeit, also sprich also der weiblichen Beschäftigten den Anteil zu erhöhen, egal jetzt ob in Vollbeschäftigung, Teilzeitbeschäftigung oder als Selbstständige. Das spiegelt sich natürlich in der Summe wieder, wenn man die Gesamtzahl betrachtet. Er macht es jetzt relativ und kommt dann zu diesen Ergebnissen. Dann zeigt sich, wie ich vorhin schon mal erwähnte, und er stellt es auch dar, dass die direkten und indirekten Steuern sowie die Versicherungsbeiträge die Familien- und Einkommensschwachen beteiligen. Familien ist immer hier gemeint bei ihm kinderreiche Familien. Also es betrachtet nicht die Ein-Kind-Familie in der Regel, sondern es so schließt sich aus seinen Ausführungen, es geht bei ihm um die kinderreichen Familien, drei Kinder aufwärts. Und das zeigt er auf am Beispiel eines Vergleichs. Alle haben das gleiche Basiseinkommen. Es ist gedeckelt durch den Sozialversicherungsbeitrag. Und dann zeigt er ganz deutlich auf, dass wenn man es über den Zeitraum betrachtet eines Jahres und die Beschäftigung die Berücksichtigung der Sozialbeiträge sieht, dass letztendlich die Familien unterm Strich am Jahresende weniger Geld netto zur Verfügung haben für ungeplante Tätigkeiten oder Ausgaben als ein zum Beispiel lediger oder ein verheiratetes Ehepaar oder eine Familie mit einem Kind. Das heißt, während der Unverheiratete ca. 13.000 Euro in seinem Beispiel frei verfügbares Einkommen hat, ist es für eine dreiköpfige Familie letztendlich ein Minus von knapp 1.000 Euro. Das heißt, sie müssen sich also sehr stark einschränken, was mögliche Anschaffungen angeht, oder sie müssen auf andere Dinge verzichten. Dieses Faktum und diese Erkenntnis veranlasst ihn eben dazu, zu seinen Thesen und auch zu seiner Kritik. Dann bin ich ja schon bei diesem Thema Kritik und Fazit der aktuellen Familienpolitik aus seiner Sicht. So eine sehr harte These und lautet so, dass er sagt, oder auch Kritik, kinderlose und kinderarme Familien beuten über Transferleistungen der Rentenzahlung die Mehrleistung der kinderreichen Familien aus. Das heißt, Sozialisierung der alten Lasten versus Privatisierung der Kinder. Was meint er hiermit? Seine Grundposition ist die, dass er sagt, wenn ich mir die Reproduktion und auch die damit verbundenen Kosten eines Menschen anschaue, oder einer, dann ist es in der Regel so, dass Menschen heiraten oder eine Beziehung eingehen, Kinder zeugen, die Eltern ernähren ihre Kinder und versorgen heute und auf der anderen Seite versorgen sie dann ihre Eltern. Das heißt, sie sind quasi in der Sandwich-Position. Einerseits haben sie die Mehrleistung für die Kinder zu tragen und gleichzeitig auch die Unterstützung für die Eltern zu tragen. Demgegenüber stehen die Kinderlosen und die kinderarmen Familien, Kinderlose, die Singles, und die kinderarmen Familien, die eben nicht in diese Mehrleistung der Erziehung, des Zeitaufwandes, der Investition, wenn man das mal so sagen darf, in die Kinder erbringen. Aber aufgrund der gleichen Sozialbeiträge und Beiträge in die Rente, in die Rentenkassen, die gleiche Höhe der Rente bekommen oder sogar noch höhere Rentenbeträge erzielen. Darüber hinaus ist es ihnen auch möglich, zusätzliche Rücklagen für das Altersdasein zu bilden. Das wiederum haben dann die kinderreichen Familien nicht diese Möglichkeit. Das ist unter diesem Punkt im Wesentlichen gemeint. Daraus leitet er sozusagen dann auch eine weitere Folge ab, Erkenntnis ab, indem er sagt, ja, diese ungerechte, unfaire Lastenverteilung zwischen den wirtschaftlich leistungsstarken, kinderlosen und kinderarmen Familien versus kinderreichen Familien produziert und verfestigt Kinderarmut. Womit begründet er das? Zum einen stellt er in seiner Analyse fest, dass der Anteil der Kinder, die als arm gelten oder unterhalb der Armutsgrenze aufwachsen und leben, in den letzten Jahrzehnten, deutlich gestiegen ist, auf der einen Seite. Das heißt, das ist Kinderarmut. Und auf der anderen Seite, innerhalb der Familien, die wenig Geld haben, sozusagen die soziale Mobilität bis hin zur Bildung und alles, was dazugehört, eben nicht gegeben ist. Dadurch verfestigt sich dann auch die Armut der Kinder. So, darüber hinaus beklagt er natürlich dann, und das ist auch eine Erkenntnis, die sogenannte Asymmetrie in den staatlichen Eingriffen der Familienökonomie. Darunter versteht er Folgendes. Zum einen sagt er, der Eingriff erfolgt durch die permanente Anpassung, sprich Erhöhung zum Beispiel der Sozialbeiträge. Damit wird den Familien, in dem Fall den kinderreichen Familien, frei verfügbares Geld entzogen und gleichzeitig geschieht es über die Steuer. Hajo, man hört dich nicht mehr. Bin ich jetzt wieder zu hören? Jetzt hört man dich wieder. Okay, also ich bin noch auf der Seite 8 und an dem Punkt asymmetrisches Übermaß an staatlichen Eingriffen in die Familienökonomie. Das kritisiert er sehr stark auch, weil er sagt, über die indirekten Steuern, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer, werden die kinderreichen Familien sehr deutlich stärker belastet als die kinderarmen und als die allein lebenden Menschen. Eben ist nachvollziehbar, Lebensmittel, Bekleidung, wenn möglich Urlaub oder andere Verbrauchsgüter fallen in höherem Maße an bei Familie mit mehreren Kindern. Darüber hinaus ist es der Anstieg der Sozialversicherungen, der Beiträge für die Sozialversicherung belastet die Familien, reduziert deren frei verfügbares Einkommen. Und natürlich auch, das ist wiederum von der Politik getrieben, Interessen getrieben, zum Beispiel das Thema Versicherungen, Rücklagenbildung für die Altersvorsorge, Reduktion Eigenbarbehalte bei Krankheits... Hallo, ich höre nichts. Doch, man hört dich. Ja, man hört mich, okay. Also dann bei Krankheit, man denke da an die Selbstbehalte bei Rezepten. Ja, das ist natürlich dann, auch wenn es nach oben hin gedeckelt ist, so ist es ja doch für die kinderreichen Familien eine nicht kalkulierbare Belastung. Und das ist eben das, was er mit unter anderem mit asymmetrischem Übermaß an staatlichen Eingriffen meint. Fazit. Eine wirksame Familienförderung setzt die Beseitigung der familienfeindlichen Revenue-Strukturen voraus. Das ist das, was ich oben erwähnt hatte, also die Steuerfragen, indirekte Steuerung, Steuern, direkte Steuern, sei es auch die, dann eben die Ausgaben, die über die Sozialversicherungspolitik hineinkommen, die Entscheidungen dort. Und letztendlich fordert er dann eine familienpolitische Strukturreform des Sozialstaates. Über die Begriffe Strukturreform, über die Konnotation ist, möchte ich jetzt nicht eingehen, aber das war. So, nun kann man ja sagen, man hat eine Analyse, man hat ein Fazit, aber was mache ich jetzt damit? Ja, Analyse ist gut, das ist ein klassischer forschungsmäßiger Ansatz. Und dann gucke ich, dass die Politik was macht. Nein, Borchert geht einen Schritt weiter. Und das macht er sicherlich nicht alleine, sondern auch im Rahmen seines fachlichen Netzwerkes. Borchert schlägt die Restrukturierung wie folgt vor, indem er sagt, man soll eine Bürgerversicherung einführen. Versicherung, damit greift er ein Wort auf, nämlich das der Versicherung. Und er lässt sich über diesen Begriff in seinem Buch, aber auch in seinem Vortrag dahingehend aus, dass er sagt, ja, zum Beispiel die Rentenversicherung ist eine Umschreibung eines Sachverhalts, der so nicht zutrifft, weil er sagt, man kann sich nicht gegen das Altwerden versichern lassen. Man kann, ja, man weiß, dass man alt wird. So, also ist der Begriff Versicherung gegen ein Risiko, dass man alt wird, ist hier nicht zutreffend. Wie er insgesamt auch den sprachlichen, also die Veränderung der Bedeutung von Worten innerhalb der Sozialpolitik deutlich kritisiert. Ja, also hin zu einer sehr wirtschaftlich neoliberal orientierten Begründung des Sozialabbaus. Also er sagt Folgendes dazu, der alte Sozialstaat hat ausgedient. Die bestehenden Fundamente des Nationalstaates und der Nationalökonomie sind durch die Globalisierung und durch die Europäisierung unterspült und größtenteils weggebrochen. Was meint er damit? Zum einen sagt er natürlich, der Nationalstaat vom klassischen Betrachtungsher ist ja, man hat ein Volk, man hat ein Gebiet, ein Staatsgebiet, ja, man hat eine Verfassung und im Rahmen dessen bewegt man sich und im Rahmen der Nationalökonomie oder der politischen Ökonomie kann der Staat dann aktiv die Politik und auch die ökonomischen Rahmenbedingungen gestalten innerhalb seines Staatsgebietes. Durch die Globalisierung wird diese Souveränität nun nicht ganz aufgelöst, aber doch deutlich eingegrenzt. Ja, indem zum Beispiel große Unternehmen, transnationale Konzerne, Standorte verlagern, Steueroptimierungen betreiben und zwar Arbeitsplätze aufrechterhalten, auch in erwähnenswerter Zahl, zum Beispiel hier in Deutschland, aber letztendlich Steueroptimierung betreiben können aufgrund der Globalisierungsrahmenbedingungen. Europäisierung, darunter versteht er nun Folgendes, dass eben durch die supranational, das heißt, dass die EU-Staaten Souveränitätsrechte in bestimmten Bereichen abgegeben haben, quasi auf die supranationale Ebene, an die Institution der EU, das dazu geführt hat, dass nun wiederum auch hierüber Souveränitätsrechte eingegrenzt werden. Ich denke hier zum Beispiel an den Vertrag von Maastricht, Lissabon, also die sogenannte Schuldengrenze, Abweichung von 3%, die Sanktionsmechanismen beinhalten so. Das sind alles Punkte, die wiederum die Bundesrepublik Deutschland als Beispiel in ihrer Sozialstaatstätigkeit massiv einengen. Kann man darüber diskutieren, ob das gewollt wurde von irgendwelchen Eliten und politischen Strömungen. Aber das ist ja nicht der Gegenstand der Diskussion, sondern es ist Fakt. So, und was bleibt jetzt? Und das heißt also, die Souveränität der Nationalstaaten, dieser grundsätzliche Eingriff, diese Begrenzung, zwingt nun die Staaten dazu, ihre Sozialsysteme neu zu gestalten. Das heißt, die Finanzierung ihrer Systeme neu zu gestalten. So, was passiert heute? Heute passiert es in der Form, dass man Im Bereich der Rente zum Beispiel, dass die sozusagen kapitalgedeckte Rente hat, im Bereich der Pflegeversicherung auf kapitalgedeckt geht und somit die Finanzierung stärker auf die privatisiert. Und das sind die Punkte, die er ja im Grundsatz kritisiert. Wobei es, man möchte darauf hinweisen, dass Borchert nicht jemand ist, der jetzt noch mehr Geld in das Sozialsystem pumpen will, sondern er will es tatsächlich anders gestalten. Sogar, er zeigt nachher auch auf, wo er Einsparungspotenziale sieht, also auch einen Nutzen für das Gesamtsystem. So, wie formuliert er nun? Welche Grundzüge hat er an seiner Reform? Zum einen fordert er die Abkopplung der Finanzierung, also des Sozialsystems, durch die Löhne. Und er fordert auch eine stärkere Transparenz und eine Bemessung und auch eine neue Bemessung der Abgabenlast, nämlich je nach Leistungsfähigkeit. Letztendlich fordert er eine Umverteilung von oben nach unten und weil es eins seiner sein persönliches Anliegen ist, was er auch sehr engagiert vorantreibt, eine Steigerung und Verbesserung, deutliche Verbesserung der Familiengerechtigkeit. Wie soll das Ganze nun ausgestaltet sein? Er sagt, die Bürgerversicherung ist ein System für alle Bürger. Das heißt, er schließt Beamte ein. Er sagt aber, aufgrund der besonderen Situation der Beamten im Grundgesetz, Artikel 33, Absatz 5, da sozusagen die Alimentationspflicht faktisch formuliert wird seitens des Staates gegenüber den Beamten, ist hier ein ergänzendes System erforderlich. Aber nicht um das Beamtenprivileg weiter aufrechtzuerhalten, sondern letztendlich mit Blick auf den zweiten Punkt, die Beamten auch an dem versteuerbaren Einkommen, nämlich alle Einkommensquellen damit zu berücksichtigen. So, was schlägt er vor? Sein Vorschlag ist, sozusagen nach dem Soli vorzugehen, wobei er das Ganze aber als Beitrag sieht, also auf die Beiträge, Sozialbeiträge sieht und nicht als Steuer, so wie es beim Soli ist. Denn der Soli ist ja letztendlich, wie jede Steuer, nicht zweckgebunden. So, durch die Beiträge, auf die Sozialbeiträge oder Renten, ist hier natürlich dann auch eine Zweckbindung vorgegeben. Er weiß, dass es nicht so einfach geht und er sagt auch, es ist hier natürlich eine Steuerreform erforderlich. Nun geht es mir nicht darum, das jetzt zu kritisieren. Die Diskussion ist Steuerreform machbar nicht über die letzten 50 Jahre, sondern es ist hier ein Hinweis, um einfach zu sehen, nachher auch bei den politischen Forderungen, wo kann man sinnvoll ansetzen, um dann bei Wahlen auch zielorientiert Positionen zu formulieren und zu vertreten, die auch umsetzbar sind, ohne dass man schon vom politischen Gegner sehr frühzeitig ausgenockt wird, indem man sagt, zum Beispiel die Steuerreform, das geht nicht ohne und bestimmte andere Dinge müssen erst föderal, bundesweit oder europaweit geregelt werden. Ja, das ist so im Grunde genommen, sind die Grundzüge seiner Bürgerversicherung, wobei hier immer das faire Miteinander geht. Mögliche Wirkungen, wo sieht er diese nun? Auch, indem er sagt, ja, es geht ihm nicht nur um eine sogenannte Mehrbelastung der sogenannten Besserverdienenden, der Menschen, die alleine leben, aus welchen Gründen, die in Lebenspartnerschaften leben, die verheiratet sind, keine Kinder haben oder nur ein oder zwei Kinder haben. Das ist nicht sein grundsätzliches Ziel, sondern da sagt er, hier gibt es einen fairen Interessenausgleich. Demgegenüber stellt er auch also Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass es so kommen muss, aber es ist zumindest erst einmal ein Punkt, den man diskutieren könnte. Dadurch, dass man bestimmte Steuern senkt, Abgaben im Bereich der sozialen Systeme reduziert, ist erst einmal mit einem Anstieg der Nettolöhne zu rechnen, natürlich relativ besonders groß zu erwarten bei den niedrigen Einkommen. Und kinderreichen Familien. Familien mit Kindern werden in die Lage versetzt, mit dem selbst erwirtschafteten Einkommen auskömmlich zu leben. Das heißt, keine zusätzlichen staatlichen Transferleistungen wie Aufstockungen sind mehr erforderlich. Das heißt, natürlich auch ihr gesellschaftlicher Status verändert sich grundlegend. Das heißt, sie werden nicht mehr nach ihrer Bedürftigkeit eingeteilt, sie sind nicht mehr in der Position eines Bittstellers. Natürlich dann auch die ganze Reduktion der Quersubventionierung von Familienförderung. Er verweist darauf, dass es ja eine Vielzahl von Finanzquellen gibt, um Familien zu fördern. Das ist sehr, sehr verwaltungsintensiv und auch nicht immer den Familien klar zu vermitteln, so dass auch hier dieser Aufwand deutlich verringert werden kann. Darüber hinaus, und das habe ich jetzt dazu geschrieben, ist es, ich habe es daraus abgeleitet, aus seinen Themen und Thesen, dass es auch demokratiefördernd ist. Was heißt das? Diese Bürgerversicherung bietet die Möglichkeit der Chancengleichheit und der gesellschaftlichen Teilnahme, der Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe. Ja, das heißt, dadurch, dass die Familien und die Niedrigverdienenden mehr verfügbares Nettoeinkommen haben, haben sie natürlich auch die Chance, ihre Chance innerhalb der Gesellschaft wahrzunehmen im Bereich der Bildung, im Bereich der kulturellen Teilhabe, sprich also mit anderen Menschen zusammenzuleben, ihre kulturellen Kompetenzen weiter auszubauen. Das bezeichnet sich dann auf die Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe. Und letztendlich ist es auch eine Option oder eine Möglichkeit, die Reduktion der Politikverdrossenheit, nämlich diese zu reduzieren, gerade bei den Menschen, die ein sehr geringes Einkommen haben und deswegen nicht zur Wahl gehen und sich nicht am politischen Meinungsbildungsprozess beteiligen, weil sie möglicherweise die Position vertreten, es ändert sich sowieso nichts und ich habe ja gar nicht die Chancen und die Möglichkeiten, daran teilzunehmen, einmal wirtschaftlich nicht oder finanziell mir die Informationen zu beschaffen, an Veranstaltungen teilzunehmen, die mich politisch informieren. Sprich also, sie haben nicht das Geld, irgendwo hinzufahren, möglicherweise mal zu übernachten für kleines Geld. Und letztendlich aus diesem Grunde dann auch keinen Anlass sehen, sich an politischen Aktivitäten, wie zum Beispiel Wahlen, lokalen Aktionen zu beteiligen. Das sind also die Möglichkeiten, mögliche Wirkungen, die also auch einen Nutzen, wenn man es mal jetzt unter diesem Punkt betrachtet, dann auch für die Gesellschaft und natürlich dann auch für die sogenannten Besserverdienenden oder Bevorzugten, die es aus seiner Sicht darstellt. Das heißt, es könnte sozusagen eine Win-Win-Situation sein. Nun weiß er, dass politische Veränderungen erst einmal langfristig anzusehen sind und dass die Widerstände sehr groß sind, gerade wenn es darum geht, bestehende Strukturen, quasi einen Status quo zu verändern. Es gibt sogenannte Vetospieler, also Institutionen, Einzelpersonen, Verbände, wie man es bezeichnen will, politische Parteien, Gruppierungen in den Parteien und außerhalb von Parteien, die an dem Status quo erst einmal nichts verändern wollen, also eine Beibehaltung erwollen. Das sind sogenannte Vetospieler, dass es diese gibt und dass diese Struktur, also des Interessensausgleich, der Machtpositionen sehr dynamisch ist, also auch volatil und damit auch sehr schwankend ist. So, das führt er auch aus. Ich bin jetzt auf Seite 13. Hier führt er unter anderem mögliche Widerstände gegen eine Bürgerversicherung aus. Ganz wichtig ist ihm das Thema TTIP. Warum? Hier geht es ihm also nicht um die Fragen der Standardisierung, wie es immer gebracht wird, wie der Blinker des Mercedes, der Daimler S-Klasse oder des Maybachs, dass der anders auszusehen hat in den USA als in Deutschland oder in Europa. Ja, das ist nun mal so, das kann man standardisieren, das sollte man auch, sicherlich aus verschiedensten Gründen, sondern es geht um die nicht-tarifären Hemmnisse und hier spricht er ganz konkret die Gefahren an, die ja auch in der aktuellen Diskussion über andere Interessenverbände und Gruppen positioniert werden als Kritik an TTIP, nämlich die Fragen der Eingriffe des Wirtschafts, der Märkte sozusagen auf die Sozialsysteme, auf den Ausbau, auf die Weiterentwicklung. Er nennt das Gulliverisierung, also von Gulliver kommen, der Riese, der dann gar nicht erstmal selbst von benommen irgendwo liegt und gar nicht merkt, dass er auf einmal stark gefesselt wurde von den kleinsten und dann nicht, sich nicht mehr bewegen kann und nichts mehr verändern kann. Also TTIP, sein Statement, gilt es zu verhindern. Dann sagt er natürlich, es gibt natürlich auch normative Vorbehalte. Normativ heißt in dem Fall jetzt hier aus biologischer Sicht oder aus moralischer Argumentation, also wertebasiert, die Kinderlosigkeit. Ja, es gibt eben auch jemanden, der aus biologischen Gründen kein Vater werden kann, keine Mutter, auch nicht Mutter werden kann. Es gibt sogar der moralische Argumentationen, meint, ja, man muss ja auch für die da sein, die das eben nicht konnten. Hier verweist er schlicht und ergreifend darauf, dass er sagt, ja, in der Rentenreform 1957, das ist für ihn so ein sehr wesentliches Beispiel, in der Adenauer, um seine politische Macht zu verfestigen, eben dann auch mit anderen, die Rentenreform eingeführt hat, indem er eine deutliche Erhöhung der Renten angepasst hat, die Renten sehr stark angepasst hat, nach oben, um nahezu 60%. Und Adenauer hat es dann auch damit begründet, als dann gefragt wurde, wie denn die Finanzierung abgesichert werden sollte, dass er gesagt hat, ja, die Menschen bekommen immer Kinder. Und wie ja die demoskopische Entwicklung der letzten Jahrzehnte zeigt, ist ja der Anteil der Kinder oder die Anteil der Kinder pro Familie deutlich gesunken. Er kritisiert das oder sagt, okay, wir liegen diesbezüglich sehr weit hinten. Wenn man es mal mit den europäischen Nachbarstaaten vergleicht und weltweit sowieso, also die Überlegung von Adenauer 1957, dass die Deutschen immer genügend Kinder haben werden, um diese Rentenerhöhung von nahezu 60% zu finanzieren, ist so nicht mehr wirksam. Also Kinderlosigkeit ist ein Argument, aber das lässt sich halt dagegen halten. Er selber sagt, wenn man die alleinlebenden Menschen nimmt oder auch die Ehepaare oder Lebensgemeinschaften, wenn diese in normalen Arbeitsverhältnissen sind, dann haben sie auch genügend Geld, was sie zur Seite legen können oder auch über kapitalgedeckte Modelle ihrer Altersversorgung nachzudenken, um dann die Mindestrente sozusagen aufzustocken über Eigenleistung. Er verweist hier dann nochmal auf das sogenannte Forsthoffsche Paradoxon. Das heißt nichts anderes, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Es geht die verschiedenen Interessenlagen und je breiter ein Interesse gestreut ist, also mehr Menschen es betrifft, so das Paradoxon, desto weniger ist damit zu rechnen, dass es sich durchsetzt, weil einfach keine klaren Linien erkennbar sind, keine klare Führerschaft da ist. Es verwässert sozusagen. Da schlägt er dann vor, die Debatte darüber breiter zu führen, aufzuzeigen über ein sogenanntes Lobbyregister, dass man sagt, okay, welche Verbände, welche Interessengruppen sind nun innerhalb der Sozialpolitik aktiv, mit welchen Zielsetzungen, wer spricht mit wem und so weiter. Das ist uns ja alles bekannt. Und dann das, was allgemein diskutiert wird, die sogenannten Karenzzeiten, ist auch hinreichend bekannt, nämlich bezeichnet den Übergang von Politikern aus bestimmten Politikfeldern heraus in die entsprechenden Unternehmen, wie zum Beispiel der Herr Bahr, der ja dann als Gesundheitsminister faktisch nahtlos, vielleicht mit 9 Monaten Übergangszeit, die notwendig waren, um die Verträge zu verhandeln, ja, seinen Arbeitsvertrag zu verhandeln, die Urlaubstage abzufeiern oder was auch immer, sich zu erholen, dann in die Versicherungswirtschaft gewechselt ist. Und da gibt es mehrere Beispiele. So auf der EU-Ebene wird das ja auch diskutiert. Hier sei nur gibt es sicherlich auch einige sehr treffende Beispiele. Ja, ein weiterer Punkt, letztlich der vierte und letzte, ist die sogenannte Selbstverstärkung sozialer Prozesse. Das heißt, wenn wir sagen, ja, wir haben heute schon diese hohe Anzahl von kinderlosen Haushalten, dann verstärkt sich dieser Prozess, weil man natürlich schaut, was passiert rechts und links, sozusagen dieser sogenannte Herdentrieb. Dagegen dann anzugehen, Familien, Menschen, die in eine Ehe eintreten, mit dem Ziel, auch Kinder zu haben, denen dann im Grunde genommen zu vermitteln, Mensch, zeugt doch bitte mehr als 3 Kinder oder mindestens 3 Kinder. Das ist sowas noch. Ja, Norm, also quasi dann eine gesellschaftliche Norm zu positionieren, dann wieder auf einen Schnitt von 2,1 Kinder im Durchschnitt zu kommen. Das ist damit gemeint. Und dann bringt er hier einen sehr starken Punkt ein, nämlich das sogenannte Familienwahlrecht als eine Option, um dann darüber die Diskussion anzustoßen und auch dann in den Konflikt zu treten. Nämlich gibt es da bei dem Wahlrecht, wenn man das Familienwahlrecht einführen würde, eine Bevorzugung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Ja, bisher gilt ja der Grundsatz One Man, One Vote. Das wäre dann natürlich nicht mehr gegeben. So, und das ist ja in der demokratietheoretischen Betrachtung immer schon so ein Punkt gewesen, auch im 18. Jahrhundert, als die Sachen anfingen. Wahlrecht für Frauen, Wahlrecht nur für Bürger, die auch ein Einkommen haben, ein Mindesteinkommen haben. Ja, daher die Stände als ein Beispiel, während die normalen Arbeiter, die Tagelöhner, die Hilfskräfte kein Wahlrecht hatten. Also das sind natürlich dann auch so Punkte, die auf die er verweist. Ja, das ist so vom Grundsatz her das, was Borchardt formuliert, zum Thema Familie, Bürgerversicherung. In seinen Vorträgen, in seinem Buch selber und seinen sonstigen Publikationen spricht er natürlich ein weiteres Spektrum an, auf das möchte ich aber jetzt hier nicht eingehen, weil ich auch nicht alles gelesen und auch nicht aufbereitet habe dadurch. Für uns, möchte ich zum nächsten Punkt kommen, nämlich fünftens zur Diskussion. Und hier möchte ich einfach mal die Frage formulieren, inwieweit lassen sich durch diesen Ansatz der Bürgerversicherung politische Forderungen für die Piraten ableiten, und zwar nicht viele, vielleicht zwei, maximal drei, mit die dann die Chance haben, in ein Grundsatzprogramm, in ein Parteiprogramm zu kommen, die auch dann ausgearbeitet werden und auch dann im Wahlkampf proaktiv und offensiv vertreten werden können, um auch so die Kompetenz oder die Kompetenz der Partei im Bereich der Familien- und Sozialpolitik weiter voranzutreiben. Darüber hinaus ist natürlich auch dann die Frage, wenn man erstmal kritisch diskutieren möchte, dass man mal sagt, ja, wenn man die Bürgerversicherung betrachtet und auch möglicherweise mit ihren Grundzielen oder Primärzielen einverstanden ist, die mittragen kann, es sich dann doch die Frage stellt, was ist denn letztendlich der wirtschaftliche oder das wirtschaftliche System, auf dem das Ganze aufbaut? Ist es das Tradierte? Das heißt, das, was wir im rheinischen Kapitalismus der letzten 50 Jahre hatten, vielleicht mit einigen Abstrichen, lässt sich sowas überhaupt wiederherstellen? Oder scheitert es möglicherweise in dieser Komplexität und in diesem Umfang an den Veränderungen, die wir auf der Einkommensseite haben, hier entsprechend auf der Entgeltpolitik? Ich denke hier an zum Beispiel die prekären Arbeitsverträge, also die unsteten Arbeitsverträge, die Niedriglöhner. Das sind ja alles Punkte, die wirtschaftliche Grundlage einer solchen Versicherung ja möglicherweise auch in Frage stellen. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr das wisst. Wir haben zwar jetzt hier in Deutschland den Mindestlohn mit 8,50 Euro, der nicht ausreichend ist für eine Familie, um davon ohne Aufstockung leben zu können. Und meine Frage, nämlich bezüglich, ob ihr das wisst, ist, es gibt die sogenannten Zero-Hour-Contracts. Sind gerade in England sehr populär. Das heißt, bezahlt wird nur nach Abruf. Der Mitarbeiter hat zur Verfügung zu stehen. Im Idealfall hat er keinen zweiten Auftraggeber, sondern wartet darauf, dass der Arbeitgeber ihn anruft und sagt, so, jetzt habe ich 5 Stunden für dich zu arbeiten. Diese 5 Stunden bezahle ich dir auch. Oder ich habe am Wochenende was zu tun. Bitte, jetzt rufe ich deine Arbeitskapazität ab, jetzt kommst du zu mir und arbeitest für mich. Kommst du nicht, läufst du halt Gefahr, dass ich dir dann keinen weiteren Auftrag gebe. Das heißt, diese Zero-Hour-Contracts sind in England sehr beliebt. Es gibt mittlerweile 1,4 Millionen Menschen, die damit arbeiten, die unter diesen Bedingungen arbeiten. Blair war ein Befürworter davon. Cameron ist ein Befürworter. Die Labour war ein Befürworter, jetzt unter dem neuen Vorsitzenden, der ist massiv dagegen, er will das deutlich zurückfahren. Und das ist natürlich dann die Frage, wenn solche Arbeitszeitmodelle oder Entgeltmodelle stärker positioniert werden, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Finanzierbarkeit solch einer Bürgerversicherung. Zum Thema Zero-Hour-Contracts noch ein Beispiel. Es geht nicht darum, dass man hier nur Jobs bei McDonald's hat oder bei anderen Niedriglohnbereichen, sondern zum Beispiel im Bereich der Airlines ist es so, dass es durchaus ganz massive Bestrebungen gibt und auch teilweise schon Verträge gibt, die Piloten und dieses Bordpersonal tatsächlich nur danach bezahlt, wann sie tatsächlich für die Airline arbeiten. Und mit Blick auf die Globalisierung kann man sich vorstellen, dass eben zum Beispiel Piloten aus dem asiatischen Bereich kommen oder aus den sogenannten Entwicklungsstaaten bekommen, die tatsächlich dann einen Airbus fliegen, was sie ja heute schon tun, oder eine Boeing fliegen und nur nach Local Pay bezahlt werden und dann auch noch nach verbrauchter Zeit oder genutzter Zeit. Ja, dieser Wandel der Arbeitsbeziehungen sollten wir auch mal darüber diskutieren, inwieweit das möglicherweise dann hier reinläuft. Ja, soweit dazu. Und jetzt möchte ich eigentlich wenn es erlaubt ist, die Diskussion eröffnen, Fragen beantworten, soweit ich das kann. Es fragt sich nur Piratus, wer kann übernimmt die Moderation? Erstmal herzlichen Dank, Hajo. Ich würde vorschlagen, dass wir wieder wie üblich Wortmeldungen hier im Chat reinschreiben und das ein bisschen so selbstorganisiert machen. Und wenn es hier drunter und drüber geht, stelle ich die Leute stumm, die reinquatschen. Und von daher wird man das gesittet hinkriegen. Gut, Fragen, Anregungen, vielleicht, ja, bitte. Ja, Schule, fang doch mal an. Ich würde auch jetzt ungern jetzt hier die Moderation übernehmen. Also, ich meine, jeder kann den Chat lesen und sich selbst sehen, in welcher Reihenfolge ist, dann kriegen wir das hin. Ansonsten rufe ich halt die Leute auf. Also Schule wäre es in dem Fall jetzt, um es mal anzuzetteln. Gut, okay. Ich dachte, ich habe dich falsch verstanden. Ich dachte, du benutzt die Chat, die WMs von Chat. Okay, erstmal eine ganze Kleinigkeit. Es wäre schön, wenn der Anteil der Arbeitnehmer am Volksvermögen von 73, glaube ich, auf 65 sinkt. Das war ein kleiner, wahrscheinlich ein Tippfehler von dir, der sich durchgeschlichen hat, Hajo. Es ist am Volkseinkommen, Anteil. Ja, okay. Ja, nur, dass wir da nicht mit den falschen Zahlen hausieren gehen. So, ich will nicht viel dazu, weil ich will ja nicht das Gespräch zu sehr dominieren. Ich habe das Buch gelesen und ich finde es wichtiger, dass die anderen durch Fragen mehr in die Materie einsteigen. Wichtig ist für mich Folgendes. Mein Eindruck auch vom Hören des Vortrages, auch vom Borchert, ist, dass der Knackpunkt sind die Sozialbeiträge. Das ist sozusagen das Haupteinfalltor, um soziale Ungerechtigkeit bei Familien und überhaupt bei den Einkommen zum Einführen einer Degression durch das Fehlen A eines Existenzminimums im Gegensatz zu Steuern. Es stellt gegenüber Steuern und Sozialabgaben, er sagt, bei Steuern gibt es Existenzminimum, bei Sozialabgaben nicht, da wird der erste Euro sofort belastet. Bei Steuern gibt es ein Existenzminimum auch der Familienmitglieder. Das heißt, es gibt de facto ein Familiensplitting, mehr oder minder, Kinder mit weniger. Bei den Sozialabgaben nicht. Bei Steuern gibt es eine Progression. Das heißt, die wirtschaftlich leistungsfähigere, also ökonomisch leistungsfähigere, werden dann zunehmend stärker belastet. Bei den Sozialabgaben eben nicht. Im Gegenteil. Ab der Bemessungsgrundlage findet eine massive Degression statt. Sonst gibt es ein Verhältnisding. Und ich glaube, dass ich finde ganz toll, was du gemacht hast, Hajo, und das wäre vielleicht ein guter Ansatz, um eine sogenannte Top-Down-Bewegung zu setzen. Das bedeutet, wir versuchen das über den Borchert-Ansatz oder nicht in die Parteispitze, in die Verbände, überall reinzukommen, um sozusagen eine Akzeptanz zu erzeugen. Mein Pepitum ist gerade diese Sozialabgaben, dass wir die Gelegenheit nutzen, auch einen von Bottom-up-Politik zu machen. Das heißt, Leute zu finden, die einfach die wohldefinierte Wählerschichten, also Niedrigverdiener und Familien mit mittlerem und unterem Einkommen, für die Partei zu gewinnen, indem er denen konkret Angebot, und das konkrete Angebot heißt, sofort so an die Sozialabgaben gehen, die zu ändern. Eine Fairversicherung, die halte ich langfristig für unumgänglich, eine Fairversicherung im Sinne von Borchert. Ich halte das für eine politische Nummer zu groß, um für die Partei, die bei jetzt bei 12 Promille ist, überhaupt Wirksamkeit zu kriegen. Der Weg wäre nach meiner Meinung parallel du und der Wilk von oben, das heißt, das an die oberen, an die sozusagen intellektuellen Seite rangehen. Und vielleicht könnte Tensor und andere, die jetzt Wahlkämpfe in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg durchzuführen haben, schon bereits diese Landtagswahlen, indem sie an bestimmte Probleme, an Brennpunkt-Wahlbezirke gehen, vielleicht Leute finden, die gut sind im Vermitteln, im Rhetorischen, und dort einfach die Wirksamkeit einer Sozialpolitik, die wirklich sich an die Leute wendet und an deren Situation klar macht und denen auch eine massive Verbesserung durch Änderung, durch angestrebte Änderungen der Sozialabgabenstruktur in Aussicht stellt. So, ich glaube, das reicht. Kurze Verständnis. Ich glaube, ich habe mich dann gemeldet, aber wenn jemand noch eine Verständnisfrage hat. Genau, das war nur das zum Familienwahlrecht. Hajo, wie müssen wir sich das konkret vorstellen? Also wie müsste das da mal, ja, wie müsste das einfach ausschauen? Also, ja, sagen wir so, die Diskussion um das Familienwahlrecht dreht sich ja unter anderem darum, dass man ja mit dem Argument an hausieren geht und sagt, die Republik vergreist, das ist eine Negation. Das heißt, die Menschen, die heute in Rente gehen, oder der Anteil derer, die Rente beziehen, steigt permanent, und dadurch wird und immer weniger müssen für mehr Rentner bezahlen. Das heißt also, die Abgabenlast steigt. So, dadurch wird die Gefahr heraufbeschworen und skizziert, dass die Älteren, sozusagen die Rentner, sozusagen die Politik bestimmen. Dem will man entgegengehen, würde sagen, zumindest an die Kritiker, kann man entgegenwirken, indem man zum einen sagt, ja, die Jugend und die Familien müssten stärker gewichtet werden am Wahlvorgang. So, wenn man bei dem alten Prinzip bleiben würde, one man, one vote, würde sich an der Situation nichts ändern, sondern dass die Befürchtung könnte tatsächlich eintreten, dass die Alten nur noch ihre Interessen durchsetzen. Deswegen die Überlegung, Kinderwahlrecht oder das Wahlrecht oder das Wahlalter deutlich herabzusetzen, um somit darüber auch das politische Gewicht der jüngeren Menschen zu stärken, und gleichzeitig dann der gleiche Gedanke auf die Familien zu übertragen und sagen, ja, die Familie hat nicht eine Stimme, sondern das wird anders gewichtet, sozusagen. Ja, das ist damit vom Grundsatz her gemeint. Das ist eine Idee, die da diskutiert wird, die natürlich dann, wie ich schon vorhin ausführte, von den Sozialdemokratietheoretikern und von den Parteien, auch wiederum von den Interessengruppen, sehr stark bekämpft wird. So, um es jetzt nochmal kurz zusammenfassen, also Familienwahlrecht muss man sich so vorstellen, also dass anstatt also one man, one vote, das dann so ausschaut, wenn jemand unterhaltspflichtige Kinder hat, also da pro unterhaltspflichtiges Kind, also da mal eine Stimme zusätzlich. Möglicherweise, ja. Ich habe mich jetzt mit den Programmen oder mit den Ideen, mit den Theorien nicht weiter auseinandergesetzt. Ja, hatte das nur eine Zeit lang mal so begleitend beobachtet. Ah ja, gut, danke. Ja, ich glaube, ich habe mich auch schon früh gemeldet. Ich habe auch mal was reingepostet ins Bett in Zeile 84. Denn mir ist hier aufgefallen am Anfang, also zunächst mal, Hajo, vielen Dank für deinen Vortrag, war sehr interessant. Aber jetzt komme ich doch mal zu einigen Kritikpunkten. Also zunächst einmal, am Anfang deines Vortrags hast du ja ganz klar herausgestellt, dass kinderreiche Familien durch unser Sozialsystem benachteiligt werden. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Aber ich habe mal hier eine Aufstellung gemacht in Zeile 84 und die aktuelle Verteilung von kinderreichen und nicht kinderreichen Familien aufgestellt. Und das ist doch mal ganz interessant. Und zwar 4,3 Millionen Familien besitzen ein Kind. Das macht 53% der Familien aus. 2,9 Millionen Familien haben zwei Kinder. Das sind insgesamt 36%. Sowie 861.000 Familien haben drei oder mehr Kinder. Das macht 11%. Und wenn wir uns die letzte Gruppe anschauen, dann haben 80% dieser Mehrfamilien drei Kinder und nur 20% vier und mehr. Meine Kritik ist folgende. Also ich habe herausgehört aus deinem Vortrag, es sollen kinderreiche Familien unterstützt werden mit dieser Bürgerversicherung. Nun stelle ich allerdings fest, dass kinderreiche Familien nicht die Mehrheit unserer Familien in der Bundesrepublik darstellen, sondern nur einen kleinen Prozentsatz. Also mit anderen Worten, das Ganze geht eigentlich in eine Richtung, die der Wirklichkeit überhaupt nicht entspricht. Und dann noch ein letzter Punkt, also ich halte es für unverantwortlich, auf einem Planet, in dem bereits schon 7,32 Milliarden Menschen leben und dieser Planet unter der Last dieser Menschheit zu kollabieren droht, noch mehr Menschen zu fördern, indem man sagt, okay, wir müssen mehr Familien bevorzugen. Also um es mal ganz salopp zu sagen, das halte ich für eine so rückschrittliche Politik, die auch in keinster Weise zukunftsweisend sein kann. Dankeschön. Ja, danke für deinen Beitrag, auch für die nochmal Darstellung der Zahlen. Kurze Anmerkung. Gerade zu dem zweiten Teil. Ich gehe mal auf diese 7,3 Milliarden Menschen ein. Ich bin voll bei dir. Dieses Agieren und mit dieser sehr großen Zahl ist zulässig auf der einen Seite, hilft aber nicht in der konkreten Situation. Warum? Und was heißt das? Wir haben jetzt auf den einzelnen Menschen betrachtet hier in Deutschland die Situation, dass er, wenn er arbeitsfähig, wenn er arbeitet, halt auch wenn er nicht arbeitet, natürlich dann auch aus dem Sozialsystem heraus, unter anderem im Alter, unterstützt wird über die Rentenzahlung. Daher helfen mir jetzt die 7, sowieso oder 6, so der Rest Menschen nicht mehr weiter an der Stelle, weil diese, ich kann nicht auf deren Kapazitäten, Arbeitskapazitäten, Unterstützungskapazität zurückgreifen. Ja, das ist also ein Punkt. Du zeigst zu Recht auf, dass hier ein Widerspruch ist, ja. Wenn ich, und zwar systembedingt, ein Widerspruch ist. Nämlich derart, dass wenn ich mich absichern will, meine Reproduktion sicherstellen, muss ich mindestens als Beispiel jetzt drei Kinder haben. Die verdienen dann hoffentlich genauso viel Geld, dass sie das, was ihnen an Sozialleistungen abgezogen wird, ausreicht, um mir dann eine Rente zu zahlen. Höhe sei mal dahingestellt, aber eine, mit der ich auskommen kann, die meinem Beitrag für die Gesellschaft, nämlich, dass ich Kinder großgezogen habe, dass ich die Ausbildung gesteuert habe, finanziert habe und so weiter, quasi ein Äquivalent darstellt. Das führt letztendlich dazu, dass die Anzahl der Menschen, wenn man diesen Weg konsequent zu Ende gehen, deswegen bin ich bei dir, natürlich exponentiell noch stärker steigen würde. Ja, und das ganze System, die ganze Erde, das ganze Wirtschaftssystem, Supportsystem kollabieren würde. Ja, das ist der eine Punkt. Es geht aber auch darum zu sagen, ja, wenn man dann weniger Menschen hätte, dann ist es nach wie vor eine Frage, und das ist das, was Borchert sagt, die Frage des fairen Umgangs miteinander. Das heißt, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Ja, der eine hat halt wesentlich mehr. Gut, dann kann man ja über entsprechende Steuergesetzgebung und auch bei den Sozialabgaben entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, dass er etwas mehr abgibt, dass man eben nicht drei, vier, fünf Kinder haben muss, um im Alter tatsächlich einigermaßen würdevoll und selbstbestimmt leben zu können. Also das ist die Position. Es geht also nicht darum, jetzt zu sagen, ja, es ist nur zu lösen, wenn wir alle 4, 5 Kinder haben und mehr. Das ist, wie du richtig feststellst, nicht machbar. So, zu dem Punkt 1 von dir. Ja, es ist richtig, was da steht. Das ist also, da wird gar nicht in Abrede gestellt. Und Borchert tut es ja auch nicht. Er stellt halt nur fest, dass eben der größte Teil der Menschen heute tatsächlich, er nennt es eine Zahl bis zu 75%, die sind, die kinderarm oder kinderlos sind. Das kommt ja auch in etwa hin. So, und wenn du jetzt sagst, ja 11% oder möglicherweise auch, wenn man die zwei Kinder-Ehepaare noch oder Familien noch dazu nimmt, dann wären es 47%. Aber bleiben wir mal bei deinen 11%. Mit 3 und mehr Kindern, das sind 11%. Das sind 800.000 Familien, ja. Und warum werden die marginalisiert, ja? Das ist sowas Wertendes. Also da sollte man schon fair bleiben und sagen, ja, auch die leisten einen Beitrag. Denn wenn man sagt, es sind 860.000 Familien, ja, dann sind es immerhin, wenn man mal mit 800 rechnet und im Schnitt 3 Kinder nur annimmt oder, ja, bleiben wir mal bei 3 Kindern, sind es 2,4 Millionen Kinder. Wenn man 4 Kinder annimmt, sind es 3,2 Millionen Kinder. So. Und dann, wenn man mal mit absoluten Zahlen agiert, dann sind das 2 Millionen, ich bleibe mal bei 2 Millionen Kinder circa, die, ja, sozial benachteiligt werden. Ja, wie Borchert das so formuliert. Ja, Kinderarmut. Ein bisschen großer Anteil davon. Nicht alle, aber vielleicht ist es ein nicht unerheblicher Anteil. So, und diesen sozialen Missstand gilt es aufzulösen. Oder zumindest zu mindern. Hajo, da bin ich ja voll bei dir. Also ich kenne das Problem Kinderarmut und ich weiß nicht, du weißt es wahrscheinlich nicht, dass ich zu Weihnachten diese Weihnachtskarten-Grußaktion gegen Kinderarmut gestartet habe. Aber ich würde dir mal was vorlesen, und zwar aus dem Grundsatzprogramm der Piratenpartei zur Rentenpolitik. Alle bestehenden Rentensysteme, berufsständische Versorgungssysteme und Pensionen im öffentlichen Dienst werden zu einer Rentenkasse zusammengeführt. Alle steuerpflichtigen Einkommen und Kapitalerträge werden zur Zahlung von Rentenbeiträgen verpflichtet. Keine Berufsgruppe wird ausgenommen. Die Bemessungsgrenze soll entfallen. In die Rentenkasse zahlen alle in Deutschland lebenden Menschen einkommensabhängig ein. Also das, was ihr hier fordert, steht bei uns quasi schon im Grundsatzprogramm. Ich möchte jetzt mal von euch wissen, was jetzt da der große Unterschied ist zu dem, was ihr fordert und das, was wir praktisch schon im Grundsatzprogramm verankert haben, wobei ich allerdings sagen muss, dass was wir hier im Grundsatzprogramm verankert haben, wesentlich weiter geht als das, was du uns vorgestellt hast. Ja, erstmal nochmal danke. Was ich vorgestellt habe, ist eine zusammenfassende Darstellung, auch nicht vollständig sicherlich, der Position von Borchert. Das ist nicht meine persönliche Meinung, ich trage viele Punkte mit. So, und die Grundsatzfrage stellt sich jetzt, und jetzt komm ich zu deinem Punkt, zu deiner Frage auch. Ich hatte diese Woche ein erstes Gespräch mit Wilk, wer ist da? Also der Bereich Familien, in der AG Familie unterwegs ist, unter anderem. Und wir haben halt mal überlegt, eine erste Überlegung angestellt, okay, jawohl, wenn man das Wahlprogramm, das Grundsatzprogramm nochmal kritisch prüft, was steht drin, wo muss man was ändern, was sollte man ändern, sollte man es auch kürzen. So, das schließt ja nicht aus, dass wir erkennen, dass wir schon viele Dinge haben, ja, die weitergehend sind sogar. Und dass uns diese Referenzierung, was sagen andere, was sagen Meinungsbildner, politische Meinungsbildner, dass wir uns dann da eben feststellen, ja, wir sind gar nicht so weit auseinander, wir sind in einigen Punkten weiter. So, dann stellt sich die nächste Frage, worauf beschäftigen wir uns denn damit? Es geht darum zu fragen, wenn wir diese Politik, diese Ziele, diese politischen Forderungen in umsetzbare Teilziele aufbrechen, wie geschieht das? Wie sind unsere Argumentationsketten, die kurz prägnant sind, die einprägsam sind, die in einem einminütigen oder zweiminütigen oder dreiminütigen Diskussion, Gespräch am Stand vermittelbar sind und auch hoffentlich die Zustimmung finden? So, in dem Sinne ist es dann die aktuelle Dokumentenlage zu überarbeiten, zu prüfen und gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle zu ergänzen, zu kürzen oder auch neu zu formulieren. Das ist die Position, deswegen beschäftigen wir uns damit. Darf ich dir noch eine letzte Frage stellen und dann was ist denn eigentlich mit den Menschen, also ich habe von deinem Vortrag immer herausgehört, es geht immer um Einkommen. Also mit anderen Worten, all das, was wir erarbeiten, leisten, egal wie, das wird ja praktisch in diese Versicherung, in diese Bürgerversicherung mit einfließen. Das setzt aber voraus, dass man Einkommen erzielt. Was ist denn eigentlich mit den Leuten, die keine Arbeit haben? Was ist mit den Leuten, die zum Beispiel verhindert sind, weil sie Kinder erziehen müssen, weil sie gehandicapt sind und keine Arbeit nachgehen können? Was ist mit den Leuten, die keine Arbeit finden und so weiter? Wie werden die dann in diesem System abgesichert? Darauf habe ich jetzt konkret keine Antwort, weil warum? Diesen Punkt, das Konzept der Bürgerfairversicherung von Borchardt würden wir gerne, und das die Aufgabe hat Wilk übernommen, in einem direkten Dialog mit Herrn Borchardt diskutieren. Wir bereiten das derzeit vor und wir würden das dann auch entsprechend in der Partei kommunizieren, dass da eine Session stattfindet und wir dann ganz kritisch auch mit Herrn Borchardt diese Punkte, deine Fragen zum Beispiel, diskutieren. Ja? Dankeschön, das finde ich sehr gut. Aber dann möchte ich wirklich zum Abschluss noch eine Zahl nennen. Und diese Zahl stammt nicht von mir, sondern von unserem Finanzminister Herr Schäuble. Ich werde nachher die Quelle auch noch hier ins Bett setzen. Herr Schäuble hat 2010 in einem Zeitungsinterview eine Zahl genannt. Er hat gesagt, rund 1 Billion Euro geben wir mittlerweile in Deutschland an Sozialleistungen aus. Man müsste sich dann Gedanken machen, so fuhr er fort, ob man nicht dieses System strukturieren könnte, dass man diese Ausgaben halt herabsetzen kann. Das war so seine Idee. Wenn man davon ausgeht, dass 1 Billion Euro mittlerweile jährlich ausgezahlt werden und wir 80 Millionen Bundesbürger haben, dann könnten wir heute praktisch 1.250 Euro monatlich an jeden Bürger vom Greis bis zum Säugling schon jetzt ausgeben. Wobei ich natürlich bemerken möchte, dass Herr Schäuble alle Sozialausgaben damit berücksichtigt hat, also auch die Rentenbeiträge oder die Rentenauszahlungen. Bei den Renten möchte ich noch erwähnen, dass die Renten, die momentan ausgezahlt werden, nicht nur allein aus den Rentenbeiträgen, also aus dem Generationsvertrag heraus bezahlt werden, sondern ein Großteil mittlerweile über Steuereinkünfte. Und dass im Bundeshaushalt der Zuschuss der Rentenversicherung über den Bundeshaushalt eines der größten Batzen in unserem Bundeshaushalt bereits ausmacht. Müsste ich allerdings jetzt nochmal recherchieren, die Zahlen dazu. Die Zahl 1 Billion Ausgabe von Herrn Schäuble, diese Quelle werde ich nochmal jetzt nachrecherchieren und jetzt hier ins Bett stellen. Das möchte ich nur noch anmerken und vielen Dank. Damit möchte ich dann auch meinen Beitrag beenden. Ja, also ich kann das bestätigen. Also das hat er so geäußert. Das erste Mal, wo du es halt gesagt hast, hast du jährlich vergessen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Jedes Jahr haben wir im sozialen Bereich tatsächlich diesen Betrag. Das kann man auch intelligenter und besser verteilen. Entschuldige mal, Gernot. Was du machst, ist ein sehr eleganter Schwenk zum BGE. Also ich bin weder gegen BGE noch für BGE, sondern es ist wichtig, dass wir den Punkt beibehalten. Der Punkt ist, dass der interfamiliäre Ausgleich und der Ausgleich zwischen Familien und Singles und Familien mit weniger Kindern nicht stattfindet. Die ganze Statistik, die du bringst, es ist mir völlig egal, wie viel Familien, wie viel Prozent, 3, 4, 5, 6. Wenn ich deine Vorgehensweise zu Ende denke, heißt es Folgendes. 75% der Bevölkerung können demokratisch entscheiden, dass sie die restlichen 25 versklaven und so, ich weiß nicht, welche Zuvorendienst verpflichten können. Wäre demokratisch sozusagen. Das ist das alte Lied der Demokratie. 51% entscheiden demokratisch, 49% im Kopf kürzer zu machen. Bitte dieses Argument nicht. Dann mit der, da wird verwechselt, da wird schon eine Weltgesellschaft vorweggenommen mit einer Überbevölkerung, ja. Eine sehr zweifel, entschuldige mal, Gernot, bei allem, bei aller Wertschätzung für dich, wir kennen uns ein bisschen. Das geht nicht. Es ist genauso gut, wie du sagst, mein Gott, die Sahara und viele Gebiete, subtropische Gebiete, Jordanien, Syrien, Ägypten, die haben nicht genug Wasser. Ja, wir sollten hier doch nicht so viel Wasser trinken und das Duschen sollten wir auch langsam erheblich einschränken. Das hat damit nichts zu tun. Unsere Gesellschaft ist für sich zusammen da und die planetarische Solidarität findet oder findet nicht statt über ganz andere Maßnahmen. Die Bevölkerungswachstum woanders ist deren Problem. Leider, wir haben keinen Einfluss drauf, weil die keine Sicherungssysteme haben. Worum es da geht, und ich sehe die Diskussion eigentlich von der Praxis her in wieder in unsere klassische Krankheit abdriften. In das nicht utopische würde ich nicht sagen, in das Hochintellektuelle, in das Allgemeine, womit du keinen einzigen vernünftigen Menschen, also einen vernunftbegabten, niedrig verdienender und mit wenig Bildung ausgestatteten Menschen herankommen kannst, weil er dich nicht versteht. Ja? Der Borchert sagt was ganz Einfaches. Er sagt so, die Rentenbeiträge von uns allen dienen die Bezahlung unserer Eltern. Nicht mehr und nicht weniger. Rein ökonomisch gesehen ist es nichts anderes. Und unsere Renten werden von der kommenden Generation bezahlt. Ob es unsere bundesrepublikanische Kinder sind oder Einwanderer sind oder Marsmännchen sind, es werden von denen bezahlt. So. Und jetzt sagt er was ganz Einfaches. Diese Bezahlung der zukünftigen Renten wird so gemacht, es wird so, wie der Hayo erzählt hat, die Leute, die sozusagen dafür sorgen, dass die Singles und die anderen und die Dinkies eine ordentliche Rente kriegen, weil sie Zeit haben und Möglichkeit haben, ordentliches Einkommen zu haben, diese Leute werden schlicht ausgebeutet, nennen wir das beim Namen. Und wenn du Probleme hast, kann ich dir eine einfache Idee geben. Als Beispiel, wir könnten Folgendes einführen. Ist mir durch den Kopf geschossen. Als einfache Lösung für die Rentenseite, nicht für die momentane Ausgleich der Lebensverhältnisse, für die Rentenentlohnung der Menschen, die jetzt für die Rente sorgen, indem sie Kinder zeugen und aufziehen. Können wir was Einfaches machen, um wirklich den Blutdruck der Mithörer in die Höhe zu treiben? Fangen wir an mit dem Maximalen. Wenn einer zwei und mehr Kinder hat, kriegt er, egal wie er beigetragen hat, wenn er in die Rente kommt, kriegt er die Rente eines Eckrentners. Fertig. So. Und was übrig bleibt an den Krümel, wird verteilt nach Maßgabe der geleisteten Rentenbeiträge. Was hältst du davon, von so einer Idee? Die andere Seite, echt sozial Schwachen, das heißt Arbeitslosen, Behinderten, Arbeitsunfähigen, das hat mit Borchert nicht das Geringste zu tun. Das ist wirklich ein Projekt, könnte der BGE eines Tages eine wichtige Rolle spielen, wenn die Automatisierung so weitergeht und keine neuen Beschäftigungsfelder sich auftun, dann kann man durchaus drüber reden. Man kann aber diese Billion nicht nehmen und daraus hin sozusagen eine BGE-Finanzierung machen. Was machst du mit den Krankenkassenbeiträgen? Was machst du mit den Pflegeversicherungen? Was machst du mit den Renten? Alle Rentner werden sozusagen jetzt enteignet. Jeder kriegt sozusagen sein BGE-Einkommen und fertig. Die werden sich bedanken. Also okay, das ist nur, weil du mein Adrenalinpegel etwas angeregt hast. Ich danke dir vom Herzen, Gernot. Ich möchte noch kurz darauf antworten, wenn ich darf. Also, lieber Schulem, wir kennen uns. Und ich wollte nur auf eine Sache noch eingehen. Also, du hast ja eben schön gesagt, dass also praktisch, wie viel waren das? Was sagst du, welche Zahl? 75% können über 25% bestimmen demokratisch. Da muss man allerdings das mal ein bisschen genauer betrachten. Ein Drittel unserer Bevölkerung, unserer Wahlberechtigten gehen nicht mehr zur Wahl. Und wenn man diese mal genau analysiert, wird es nicht so sein, dass das die kinderreichen Familien sind, sondern es wird wohl ein Spektrum aus allen verschiedenen Schichten sein, wobei man allerdings schon jetzt weiß, dass also einkommensschwache Menschen, dass die halt weniger zur Wahl gehen als die Leute, die ein gutes Einkommen haben. Also mit deiner Argumentation, man würde praktisch mit dieser Borschert-Bürgerversicherung Wahlen gewinnen, weil man ja da praktisch die Mehrheit oder eine praktisch die Leute, die nicht die also ausgebeutet werden von denen, die wenig Kinder gezeugt haben und dadurch besser gestellt sind, diese ungerechte Verteilung, das ist vollkommen richtig, das wollen wir auch gar nicht diskutieren, da gebe ich euch vollkommen recht. Nur die Argumentation zu sagen, wenn wir das jetzt hier machen, wenn wir so auf den Infoständen das hier preisgeben und das als Neues, als Novum preisgeben, um da Wählerstimmen zu generieren. Also ich halte das doch für sehr blauäugig. Aber okay, das ist meine persönliche Meinung. Ja, nochmals danke an Schulemann, Gernot. Kurze Anmerkung zu Miranda. Hat eingetragen, dass Borchert ja den Schleswig-Vorschlag haben will. Das ist insoweit ist korrekt, die Eltern, es geht also quasi um die Familien. Ich hatte nur ausgeführt, dass es eine andere Strömung gibt, die eben darüber diskutiert, ob man nicht das Wahlalter als solches reduziert. Das heißt, damit auch jüngere Menschen zum Beispiel ab 16, was ja auf Landes- und Kommunalebene, glaube ich, in einigen Bereichen möglich ist, schon mit 16 an entsprechenden Landtags- und Bundestagswahlen teilnehmen lässt. Zu dem Punkt, den Gernot gerade nochmal angesprochen hat, nämlich die Fragestellung, wo steht die Partei oder wie könnte die Partei das formulieren, was ist umsetzbar. Es geht also nicht darum, dass wir, so der aktuelle Diskussionsstand, die Thesen und politischen Forderungen von Herrn Borchert eins zu eins übernehmen und sagen, jetzt brief uns mal richtig. Und dann gehen wir los und dann sind wir die Drückerkolonne sozusagen. Und mal gucken, wie viele Menschen wir davon überzeugen können, bei uns ein Abo zu unterschreiben. Nein, das ist nicht das Ziel. Es soll schon ein für die Piratenpartei spezifisches Vorgehen sein und auch ein Ergebnis sein. Wir sind offen für Ideen und Gedanken anderer. Und deshalb diese Diskussionsrunde heute, es dient die Diskussionsrunde, dazu dient auch die Diskussion mit Herrn Borchert selber, nämlich ihn auch zu fragen, ihn auch kritisch zu hinterfragen, wie das Ganze läuft. Ich habe zum Beispiel darauf hingewiesen, vor einigen Minuten, mich mal die Frage zu formulieren, ja, auf welchen wirtschaftlichen Grundlagen baut er denn auf? Das heißt, wird es so sein, dass wie heute der größte Teil auf Dauer ein unbefristetes Arbeitsverhältnis hat, reguläre Löhne bekommt, ja, die nächsten 30 Jahre einigermaßen planen kann, oder wird die unstete, also das unstete Arbeitsverhältnis die Regel sein? Das heißt, mit Leerlaufzeiten, in denen keine direkten Einkommen da sind, so. Und wie finanziert sich dann so etwas? Auch wenn wir sagen, alle Einkünfte kommen da rein. Wenn die Masse sozusagen sehr volatil ist in ihren Einkommen, monatlichen und Jahreseinkommen, dann wird es noch schwerer als heute, einigermaßen sozialen Ausgleich zu finanzieren. Deswegen auch meine Bemerkung zu den Zero-Hour-Contracts zu Beginn. Das habe ich ganz bewusst gemacht, weil wir ja hier in Deutschland über die letzten 15 oder 10, 15 Jahre über unsere eigene Niedriglohnpolitik, ja, die Schwächung des Sozialsystems herbeigeführt haben, aber auch natürlich die auf der anderen Seite unser nachbarliches Umfeld auf Nationalstaatsebene deutlich geschwächt haben. So, und wenn man jetzt Und die Begründung war, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern wollten, dass wir wirtschaftlich prosperieren wollen. Das heißt, wir erzeugen höhere Staatseinnahmen, wir steigern den Wohlstand aller, was ja nachweislich so nicht passiert ist. So, jetzt stell dir vor, wir haben heute 8,50 Euro Mindestlohn, sind ganz stolz, dass wir endlich den Mindestlohn haben. England hat ihn schon länger, hat positive Erfahrungen gemacht damit grundsätzlich. Und jetzt ist die englische Industrie dabei, sich einen pervers es klingt, den gleichen Approach zu fahren wie Deutschland, indem es die Löhne senkt. Ja, und zwar über diese Zero-Hour-Contracts. Ja, nämlich nur noch auf Abruf. So. Und das gibt es auch hier in Deutschland. Und die Frau, mittlerweile, was heißt es anders? Es gibt es über das Arbeitsgericht, wurde dann festgehalten, ja, wenn keine Stundenzahl vereinbart ist, dann gilt zumindest 10 Stunden. Ja, in der Woche oder im Monat. Also sehr gering. So, Frau von der Leyen, als sie noch Ministerin für Familie oder sonst was war, hat diese Idee aus England kommt als durchaus positiv bewertet. Er hat gesagt, ja, man sollte dadurch offen sein, man sollte die Chancen sehen für die Langzeitarbeitslosen. Das heißt, über den englischen Markt, ja, besteht jetzt die Gefahr, dass dieses Entgeltmodell wiederum die nächste Stufe ist dessen, was Deutschland in den letzten Jahren gemacht hat. Um es auch an einem, das ist zu sagen, das ist kein englisches Thema, es ist auch in Deutschland so. Wenn man mal in den Schweinegürtel geht, der da so um Vechta rumhängt, also in Niedersachsen, ja, wo also die rumänischen Mitbürger ausgebeutet werden in diesen Schlachtbetrieben, dann kann man heute schon feststellen und beobachten, dass dieses Modell, nämlich Bezahlung nur nach geleisteter Arbeitsstunde, dort praktiziert wird. Die Menschen werden sind angehalten zu stempeln, das Werksgelände zu verlassen, zu warten, bis der LKW kommt. Das kann 2 Stunden dauern. Während der Zeit bekommen sie kein Entgelt. Und dann, wenn die Ware, also die Schweinehälften oder was auch immer, angeliefert werden und dann zur Verarbeitung anstehen, dann betreten sie das Werksgelände wieder und dann beginnt ihre Arbeitszeit. Das heißt, wir haben das. Und das hat auch dazu geführt, als Grund, dass zum Beispiel die belgischen Schlachtbetriebe reihenweise in den Konkurs gegangen sind. Ja, und sich über die EU-Ebene beschwert haben, wie Deutschland unter anderem über diesen Niedrigstlohnansatz, ja, reguläre Arbeitsverhältnisse in Belgien zum Beispiel zerstört. Also hier muss man wirklich mal auch den Kollegen Borchert dann fragen, wie er sich das denn vorstellt, wenn sich die Strukturen, die Entgeltstrukturen weiter verschlechtern, so wie es in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist. Das ist ja kein Prozess, der jetzt irgendwann mal beendet ist und dann schreiben wir alle Heureka, wir sind jetzt bei 18 Euro oder 20 Euro die Stunde. Und das grundsätzlich erst einmal. Also das Mindestmonatseinkommen, solche Fragen, das ist ein ganz kritischer Punkt, den du da ansprichst, den man mal mit Herrn Borchert besprechen sollte und dann auch im Innenverhältnis die Diskussion führt, welche Einkünfte nimmt man denn hinzu und wie stabil sind die? Hajo, ich glaube, du schreibst ab. Hier der Checker da oben hat sich auch zu Wort gemeldet und hat bis jetzt, glaube ich, noch nichts gesagt. Wenn er möchte, soll er doch was sagen. Entschuldigung. Ja, moin. Was ich noch sagen wollte, Unterschied, ist ein irgendwie auch Schreifner, Unterschied, zurück zu dem Punkt, was wir noch nicht haben, an der, was wir so nicht drin haben und worauf sich scheinbar der Borchert stark stützt, ist eben die Sache mit den Sozialversicherungsbeiträgen. Das heißt, die werden momentan tatsächlich, die gehen zwar sozusagen ab vom zu versteuernden Einkommen, aber das war's dann auch schon. Und da scheint er deutlich, sag ich mal, mehr zu wollen in dem Sinn, dass er da auch wesentlich mehr in Richtung Progression rein will. Momentan haben wir ja den Effekt, dass tatsächlich auch bei den Sozialversicherungen, die in gewisser Weise nicht progressiv, sondern eben noch degressiv sind, wenn man eben über der Beitragsbemessungsgrenze ist. Wesentlicher Punkt, aber wir haben zwar, wie gesagt, bei der Rente die Abschaffung der Bemessungsgrenze drin, aber trotzdem ist es eben nicht unbedingt direkt progressiv an dem Punkt und da scheint der noch deutlich mehr zu wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das richtig? 100% richtig. Der will im Grunde genommen die drei Elemente, er will die Sozialabgaben so gestalten, wie das Steuerrecht gestaltet hat. Das heißt, das Steuerrecht hat drei Elemente. Erstmals ein steuerfreies Existenzminimum. Und zwar gestaffelt auch nach Größe des Haushalts, indem man auch die gemeinsame Veranlagung stattfindet. Zweitens hat das Steuerrecht die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, egal durch Couch Potatoes, also Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, oder durch schwere Arbeit. Je höher das Einkommen, desto höher die Steuern, wobei wiederum die Familie berücksichtigt wird durch Kinderfreibeträge und so weiter. Und der dritte Punkt ist, und zwar durch Progression, nicht die Steuern werden höher, sondern werden zunehmend höher. Und drittens durch keine Einführung von Bemessungsgrundlagen. Das Steuerrecht kennt keine Bemessungsgrundlage. Wenn du 10.000 verdienst oder 10 Milliarden, das muss alles versteuert werden. Da hast du es vollkommen richtig erfasst. Und da ist genau der Punkt, lieber Gernot. Bist du noch da hoffentlich? Na, ich glaube, er ist weg. Leider. Das ist genau der Punkt. Und das ist die Sache, die ich, Jack, du weißt genau, ich habe den Ansatz, ich sage nicht, dass er ausgereift ist, in Mainz damals im November, glaube ich, 2014 vorgestellt. Wir könnten einfach mit dem Schlachtruf für ein radikales Splitting, Familiensplitting bei der Einkommens- und Sozialabgaben bei den Sozialabgaben. Das heißt noch lange nicht, ich habe das vielleicht falsch formuliert, eine Familie mit 4 Kindern bei gleichem Einkommen soll nicht schlechter leben als ein Single mit gleichem Einkommen. Das wird nicht ganz gehen. Zumindest sollte der Staat durch seine Abgabenlast dafür sorgen, dass durch seine Einwirkung diese Familie nicht schlechter lebt. Und ich wüsste nicht, warum man damit nicht bei Wahlen, damit nicht in den Brennpunkten, das in einfachen Worten erklären kann. Ich habe heute zufällig beim sozusagen Café einen Vater von 3 Kindern. Ich habe dem Borchert-Vortrag zugehört, musste ich laut machen. Ich habe mein Bluetooth funktioniert nicht. Und er war interessiert. Und da habe ich mit ihm das diskutiert. Und er war sofort dafür und bat mich um den, dass ich ihm den Borchert-Vortrag zuschicke. Das heißt, wenn man es den Leuten erklärt, dann haben wir was. Ich verstehe nicht, warum man immer latent BGE gegen Familiensplitting in Stellung nimmt. Ja? Ein Tensor sollte, wenn er will und wenn er kann, in Sachsen-Anhalt antreten und sich einen Wahlbezirk aussuchen mit einem Brennpunkt und soll sich von mir aus direkt zur Wahl stellen und sollte so viel Unterstützung von uns kriegen, wie wir momentan mit unserem geistigen Horizont fähig sind. Und wir sollten daraus lernen. Das BGE ist eine langfristige Geschichte da und wir sollten das nicht vermengen. Ja? Okay, es 4 Minuten, oh Gott, zu lang. Da muss ich doch kurz nochmal reinhaken. Das BGE hat in seinen Modellen, also egal welches, effektiv eine Familiensplittung drin. Also steuerlich gesehen kommt ein BGE immer ein Familiensplitting mit. Das ist grundsätzlich so. Also von daher hat es sogar an der Ecke den Effekt, was es eben nicht hat. Das ist eben der andere Punkt. Sozialversicherungen gehen normalerweise immer erstmal parallel. Ja, die haben erstmal damit nichts zu tun. Wobei man es auf der einen Seite ein bisschen weniger braucht, also eben Richtung ALG, G2 an der Ecke, da kommt ein bisschen was weniger weg. Kranken und Rente braucht man noch und auch da könnte man das Prinzip zumindest bei der Krankenkasse mit reinnehmen. Rente ist nochmal sozusagen wirklich ein Spezialpunkt bei der ganzen Sache. Da ist es so eine Frage und ich habe auch durchaus die Frage in der Rechnung, wie das eben dann wirklich effektiv mit der Anrechnung von den, wie gesagt, Existenzminimum und so weiter, effektiv passieren soll. Und eben, du hast wieder das Problem dabei, dass es eben nur nützt, wenn du tatsächlich Einkommen hast, von dem du sozusagen Abzüge bekommst. Ansonsten kriegst du da auch nicht. Das ist auch immer wieder so dieses Problem, das wir dabei grundsätzlich haben. Also das sind die Ecken, wo man mal bei draufklopfen muss. Und ich weiß auch, dass der gute Borchert ein Gegner vom BGE ist. Aber das müsste man dann vielleicht auch nochmal diskutieren. An der Stelle, wir sind ja momentan auch mit Wild dabei, gerade noch ein Feld zu machen, Kindergrundsicherung dann aufzustellen, was wieder das BGE-Konzept ist, aber tatsächlich auch mehr auf Kinder geht und auch da ist schon mal die Feststellung, dass momentan das Kindergeld zum Beispiel eigentlich selbst für das Existenzminimum bei Kindern effektiv zu niedrig ist. Also da hätten wir sogar tatsächlich für eine Kindergrundsicherung eine Finanzierungslücke daraus, weil eben momentan dieser Transfer zu den Familien wirklich sehr niedrig ist. Also selbst von selbst bei dem, was momentan eigentlich die Eckwerte wären und noch nicht mal das, was jetzt, sage ich mal, Borchardt sich vorstellt, was darüber nochmal wesentlich rausgehen wird. Aber selbst im kleinen Bereich haben wir da schon ein Problem. Und ich glaube, ansonsten meldet sich Wittwohl schon die ganze Zeit. Ja, danke. Also ich möchte euch mal da jetzt endlich mal aus eurer Suppenschüssel rausholen. Also irgendwie guckt ihr da schon wieder nicht über den Tellerrand. Es ist, für mich ist das ein wahnsinniges Problem, dass hier immer so intertoniert wird, ja, nur Arbeit schafft wirklich Geld oder Werte. Ja, das ist schon lange nicht mehr so. Genauso wie der Trugschluss, dass irgendeine automatisierte Produktivität irgendwie Geld produziert, was nachher entsprechende Produktivität da einsammeln soll oder Forderungen, ja. Wenn man Forderungen aufstellt, auch von Staatswegen, ja, gegen irgendwelche Leute, ja, in Geld zum Beispiel, hat man nachher gar nicht die Produktivität, die das decken könnte, ja. Sie ist gar nicht da, ja. Also es werden Verpflichtungen produziert. Worauf ich hinaus will, der Wert von Geld oder von diesen gesamten Finanzen hängt nicht mehr von Produktion ab, schon lange nicht mehr, sondern eben von den Forderungen, die hinter diesen oder die Verpflichtungen, die hinter diesen Forderungen stehen. Das Problem dabei ist bloß, wenn diese Forderungen und Verpflichtungen nicht durch die Produktivität gedeckt werden können. Ja, da ist es vollkommen egal, wem ihr was aus der Tasche leiert. Ja, komplett egal. Das ändert gar nichts an dem System. Das bedeutet, dass die Forderungen, die Schuldverpflichtungen zunehmen, die Menschen sich schuldig fühlen im weitesten Sinne und auch nicht gut leben. Ja, weil sie permanent unter Druck geraten. Es bleibt nichts über. Sie haben nicht genug Geld. Ja, und so weiter. Und weitere Forderungen aufzumachen, jetzt egal in welcher Form, heilt das Gesamte nicht. Ja, auch irgendwohin Geld einfach fiktiv zu erzeugen aufgrund von Forderungen wiederum, heilt das auch nicht. Ja, also letztendlich muss man mal überlegen, ja, woran es denn liegt, ja, dass man zwar eine ungeheure Produktivität hat, aber anscheinend reicht es nirgendwo. Ja, also ich glaube, es werden einfach Forderungen produziert, die entsprechend, also ich meine jetzt nicht nur in Geld, sondern auch, sage ich mal, einfach Schuldverhältnisse produziert, die letztendlich den Wert ausmachen und die auch den Leuten, die Menschen in diese abhängigen Beschäftigungen hineindrücken, dann, wo sie halt ja für wenig Geld arbeiten, damit sie überhaupt die Forderungen, die gegen sie gestellt werden, bezahlt werden können oder dass sie halt das bekommen können, was sie brauchen, also Wohnungen, Wohnraum und so weiter. Und dabei ist dann nicht irgendwie derjenige, der zum Beispiel die Vermietung da bereitstellt, das Problem für ihn, der eine zu hohe Miete verlangt zum Beispiel, sondern wiederum die Forderungen, die gegen diese Vermieter natürlich auch laufen. Ja, und das ist das Gemeinsame in diesem Gesamten. Das bedeutet eigentlich, dass nicht die Umverteilung das Dilemma ist im weitesten Sinne, sondern eben die Forderungen, die an die Menschen gerichtet werden, im Verhältnis zu der Produktivität, die eigentlich da ist. Ja, und das wird, also beziehungsweise auch, was erlöst werden kann aus dieser Produktivität. Ja, okay, ich weiß nicht, ob man mir folgen konnte. Sagt nein. Ja, okay. Also die Sache ist die, ich will es nochmal zusammenfassen, man glaubt immer, dass man, wenn man Geldforderungen gegen Menschen aufstellt, jetzt egal in welcher Form, ob man das in Sozialversicherungsverhältnissen macht oder bei irgendwelchen Umverteilungen oder irgendwelchen Abschöpfungen, dass damit irgendwo auch nur ein Knopf produziert wird. Wird es nicht. Ja. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz wird fleißig umverteilt. Ja, sicher, dem stimme ich ja zu. Die Sache ist die, dass Forderungen gegen Menschen auch erhoben werden, die dann zur Umverteilung führen, zur realen Umverteilung von Vermögen. Ja. Vermögen wird von der Piraten viel zu hoch angehängt. Das Problem ist nicht das Vermögen, das Problem sind die Einkommen. Du, ich denke, das ist ganz einfach. Wenn man zum Beispiel Weichen ab vom Thema. Ich wollte das nicht aufmachen. Entschuldigung, ich neige selber zu Abweichungen. Ich wollte nur dem Jack kurz antworten. Jack, du hast selber in deinem Vortrag in Mainz, das war im November letzten Jahres, selber gesagt, dass einer der Achilles, das ist meine Worte, du hast es nicht wörtlich gesagt, dass eine der Achillesfersen des BGE ist der enorme Widerstand von Leuten gegen Geld für nichts tun. Ja? Und das ist auch in der Tat sozusagen eine politische Schwäche. Jack, ich verspreche dir, wenn du einen Infostand im Bereich von 250 Kilometer um München herum hast mit BGE, am Wochenende rufst mich an oder schreibst mir, am Wochenende stehe ich da, du briefst mich und ich werde im BGE vertreten. Ich bezweifle nur, dass wir mit dem BGE so über unsere 12 bis 21 Promille kommen. So, zum Wigbold. Erstens, es ist, entscheidend ist was anderes. Was der Borchert massiv beklagt, ist nicht die Umverteilung, sondern der räuberische Zug, die falsche Umverteilung. Ja? Das heißt, im Extremfall, ja, würde, wenn man sagt, wir schaffen den Staat ab und jeder sorgt für seine Rente gefälligst selber. Und es gibt keine sonstige Sachen, es wird alles privatisiert von Eisenbahn und so weiter. Auf einmal hat eine Familie mit 4 Kindern in ihrer Rente ein schönes Leben und der Single, der sozusagen in den Tag hineinlebt, ja, und ein schönes Leben jetzt hat, hat bei seine Rente, wenn er Rentenalter, guckt er in die Röhre und darf sich buchstäblich auf die Straße zum Bettel hinstellen. Das ist doch der Punkt. Und die Frage an euch, ich habe nichts dagegen nochmals, dass ihr die schönen Theorien weitermacht. Ich bin dabei schon seit Mai. Aber bitte, bitte, bitte entwickelt doch parallel dazu praktische Vorgehensweisen, die wir jetzt im nächsten Wahlkampf haben. Ich habe doch nichts dagegen, dass ein BGE-Schwerpunkt im Wahlbezirk XY, ich bin dabei. Ich werde mit meinen bald 70 Jahren mich auf mein altes ratterndes Pferd schwingen und ich helfe euch. Überhaupt kein Thema. Ich will nur sagen, hört doch damit auf, bitte, auf hohem theoretischen Niveau und die Menschheit und Überbevölkerung und wir Piraten kommen aus der Ecke nicht raus. Denkt doch dran, Moment mal, ich sage noch schnell zu. Denkt doch dran, wie wir wirklich von 12 Promille von mir aus auf 28 Promille wenigstens kommen. Schulem, ich weiß zwar nicht, wieso du immer auf diesem schmalen Ross sitzt da, dass Leute mit Kindern dann besser dastehen als irgendwelche Singles, beziehungsweise umgekehrt. Ja, das ist einfach ein Dogma. Habe ich nicht gesagt. Hallo. Keine Privatdiskussion jetzt. Gernot hat eine Wortmeldung. Ja, vielen Dank, Hajo. Also ich möchte doch mal zwei Sachen nochmal zu Schulem ergänzen. Also Schulem hat ja eben gesagt, dass er mit seiner Vorstellung dieses Borchert-System ja Resonanz gefunden hat bei einem Vater mit Kindern. Das kann ich gut verstehen. Allerdings, lieber Schulem, ich war vor 14 Tagen in Mainz bei einem Senioren-Sommerfest und habe dort gegen Altersarmut demonstriert. Und ich habe dann auch Gespräche geführt mit Passanten und habe ihnen das BGE vorgestellt. Und sie sagten mir, dass sie sich durchaus ein BGE in Deutschland wünschen würden. Das zum einen, nur um mal zu zeigen, es gibt also auch die andere Seite. Und dann möchte ich aber jetzt nochmal, jetzt hier in die Runde nochmal aufs Thema zurückkommen. Also nehmen wir mal an, wir würden hier in Deutschland ein BGE einführen, um es mal einfach zu benennen, mit 1.000 Euro für jede Person. Gernot, ja, du wolltest auf das Thema zurückkommen. Das ist aber nicht BGE, sondern das war dieses Thema Bürgerversicherung. Ich wollte ja die Frage an dich stellen, Hajo, wo liegt denn der Vorteil? Pass auf, wenn ich also ein Grundeinkommen einführe mit 1.000 Euro für Erwachsene und 500 Euro für Kinder, dann würde bei mir in meinem System die Familie mit 4 Kindern genau 4.000 Euro bekommen. Also deutlich mehr als jetzt, was jetzt eine Familie, die also keine Erwerbstätigkeit nachgehen würde, also durch die Grundsicherung bekommen würde. Also nochmal jetzt meine Frage, was hat euer System gegenüber diesem BGE, was ich jetzt vorgestellt habe, wo liegt da der Vorteil bei euch? Das System von Borchert sagt nicht unbedingt Geld für Nichtstun. So, ich meine das nicht böse. Ja? Das ist genau der Widerstand der Bevölkerung. Ich habe auch nichts dagegen. Also mein Ansatzpunkt ist die Sozialpolitik. Wenn die AG BGE es schafft, in einem Wahlkreis wirklich signifikant bessere Ergebnisse mit dem Thema zu haben, dann sollte man das nach vorne bringen. Da würde ich sagen, alles zurück, überhaupt kein Thema. Ich bin nur dagegen, dass man gegen Monopolstellungen, Gernot, ich wirklich nicht um den Bart, ich weiß, wie engagiert du bist, ich weiß, wie hart du für das Thema brennst und ich bringe nicht einmal 1% deine Leistung. Das sage ich wirklich vor Öffentlichkeit. Ja? Aber nichtdestotrotz, wir sollten den anderen Weg auch gehen, parallel. Wenn du glaubst, wenn du schaffst den BGE als Parteilinie, dann ist dieser Weg zu. Aber bis die Parteilinie wirklich so ist, dass BGE das Flaggschiff ist, sollten wir verschiedene Modelle der Sozialpolitik ausprobieren. Ja? Und jetzt zurück, nochmals, ein BGE in dieser Art wird enorme Finanzierungsprobleme, wird enorme Umstände bringen. Es setzt die ganze Motivation, die ganze Lohnstruktur um. Ja? Also zum Beispiel einer, der BGE von 1000 hat, ein Niedrigverdiener. Es kann durchaus sein, dass es für ihn sich lohnt, weil er noch 100, 200 Euro braucht für seinen Urlaub, sich mit 2 Euro pro Stunde verdient und arbeitet. Ich kann es nicht abschätzen. Deswegen sage ich nochmals, ich bin weder dagegen noch dafür. Es ist ein sehr massiver Eingriff. Dagegen Änderung von Tabellen, Einführung von Existenzminimum bei Sozialabgaben, also von freien Dingen da, Einführung von Progression, Abschaffung der Bemessungsgrundlage, das ist innerhalb des Systems, das ist nichts anderes als die Angleichung der Sozialabgaben an das Steuerrecht. Und das Steuerrecht ist, ob es den Kerlen passt oder nicht, die Ungerechtigkeit schaffen sie nur, indem sie bei den Großkopferten am Rand wegknapsen und ihnen die Fluchtwege offenlegen. Aber das System selber ändern sie nicht. Ja? Das ist mein Pepitum für Borchert. Und zurück, mein Pepitum ist einmal BGE von mir aus gerne als Parteilinie und parallel dazu, das ist kein Widerspruch. Wieso ist eine warum muss man sozusagen am alten ein BGE haben und Schule. Ein Schule. Versagen? Wir bewegen uns hier doch irgendwie jetzt voll argumentativ im Kreis. Du hast ja eine Pause. Ich finde auch, dass wir das die Diskussion nicht so. Hajo, red weiter. Entschuldigung, Schule. Aber der Hinweis, der hier kam von wer war das jetzt gerade hier, einer der Kollegen, dass wir uns hier im Kreis bewegen und das stimmt auch. Wir wiederholen uns. Das sind also gute Argumente, jede Seite. Und nochmal zu Gernot. Ja, die Fragen sind zu stellen, auch der Vergleich BGE, was ist der Unterschied? Und ich komme nochmal darauf zurück, was wir vorhaben, nämlich dadurch, dass wir das Gespräch mit Herrn Borchert suchen und so wie es aussieht, auch führen werden, haben wir hier sehr gut die Möglichkeit, uns das mal von ihm selbst als Initiator dieser Idee der Bürgerversicherung mal erklären zu lassen. Ja, Pro und Cons. Wir haben auch vor, dass wir quasi so eine Art internes Briefing machen, nämlich welche Fragen haben wir an Herrn Borchert zu seinem Modell, zu seinen Analysen, wie valide sind diese Sachen, wie diskursfest sind die überhaupt? Dann kann man die Punkte aufgreifen, die du oder auch andere Piratinnen ja einbringen, sodass wir sagen können, das sind die Punkte, die wir diskutieren möchten. Ja, vielen Dank, Hajo. Und ich möchte es noch einmal betonen. Also ich wollte jetzt hier nicht eure Arbeit oder eure Initiative in irgendeiner Weise abschwächen, sondern es sind bestimmte Kritikpunkte genannt worden, die ja nun mal wirklich im Raum stehen. Und ich denke, wenn ihr das so durchführt mit Herrn Borchert, wenn ihr ihn bekommt zu einem Gespräch via Mumble, also ich wäre sehr daran interessiert und ich kann mir nur vorstellen, dass von beiden Seiten dadurch auch Befruchtungen hervorgehen könnten. Wunderbar. Also ich bin immer offen für Kritik, konstruktiv, manchmal auch für die ein oder andere spitze Zwischenbemerkung. Ich lebe vom Feedback, ja. Wir können insgesamt nur besser werden, wenn wir aufeinander zuhören, und ja, das soweit auch in unserer Argumentation, in unserer Ideen auch verarbeiten. Gibt es noch andere Wortbeiträge? Fragen? Wenn einer sich meldet, dann melde ich mich noch mal kurz. Gib den anderen mal eine Chance, sich zu melden, Schulle. Im Chat habe ich geguckt, da war keiner. Hätte auch spontan jemand sein können. Aber gut, es sieht so aus. Spontan, ich ziehe mich zurück. Ich habe heute wirklich genug gequatscht. Warte mal ein paar Sekunden, ob jemand Gedanken sammeln will und was dazu sagen will. Ich habe nur, sag los, ganz kurz, Gernot, du warst doch bei dem letzten Gespräch mit Gernot, mit Borcher dabei, oder? Nee, leider nicht. Also das war, glaube ich, in dieser, wie heißt das nochmal, Engel, ne? Also Dicker Engel. Genau, ja. Nee, da war ich leider noch nicht dabei, also tut mir leid. Aber ihr wollt ihn ja nochmal einladen. Und ich glaube, ich habe herausgehört, dass es da wirklich mal um diese Diskussion geht, was ist nun besser, das Modell Borchardt oder BGE? Oder habe ich das falsch verstanden? Hast du zwar falsch verstanden, aber ich war damals bei dem Borchardt Mumble dabei. Und Borchardt hat ausdrücklich angeboten, den Gegenpart für eine BGE-Diskussion zu liefern. Ja, keiner. Er ist richtig schön geladen. Ich weiß, wer war da? Der Wilk war dabei. Der hat's moderiert, ja. Und mein Vorschlag: Trennen wir das, machen wir ruhig auch eine BGE, sprecht ihn da an, wegen, dass die AG BGE gerne seinen Widerstand gerne hören will und die Diskussion haben möchte. Vielleicht regst du es an, er hat damals ausdrücklich gesagt, er kommt. Ja, also bitte packt ihn da. Wir haben da überhaupt keine Probleme und wir würden es sehr begrüßen, diese Diskussion einzutreten. Bitte die Einladungen über die Mail. Kurze Ergänzung dazu. Die Sache war damals Monopol, war glaube ich die Organisation, und da stand es drauf, dass der sich da mal drümmern musste, und da ist momentan die Sache mehr oder weniger im Sande verlaufen. Da müssen wir dann eben sehen, ob man es wieder aufnehmen kann. Kontakt wäre eben tatsächlich über Wilk wahrscheinlich am geschicktesten. Wie gesagt, wir sehen ja dann eh in der Arbeit mit ihm zum Thema Kindergrundsicherung, und dann werden wir mal sehen, ob wir das dann mal explizit angehen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir das wirklich machen, das wird eine riesengroße Sache. Und ich würde mich riesig freuen, weil ich finde es gut, einen BGE-Kritiker, der auch, sagen wir mal, von der Materie Ahnung hat, einzuladen. Aber ich werde es auch gleich jetzt hier kundtun. Ich werde auch von der BGE-Seite eine entsprechende Person einladen, die sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Und ich glaube, das kann eine sehr interessante Diskussion werden. Ja, ich bin der Meinung, dass man das BGE ist wie ein Stern. Es ist ein Ziel, aber um auf ein Ziel zu kommen, muss man verschiedene Schritte tun. Und genau, ich denke, das ist das, was die meisten vom BGE nicht akzeptieren. Ich denke, man muss im sozialen Bereich eher auf die Bevölkerung hören. Wie Mao Zedong das mal gesagt hat, aus dem Volk schöpfen, ins Volk zurücktragen. BGE ist momentan kein Thema, aber soziale Probleme sind ein Thema und da sollten wir Antworten suchen. Aber mit dem BGE werden wir nicht weit kommen. Versuchen wir ja schon die ganzen Jahre über. Ja, weiß ich nicht. Also es ist ja auf diesem Erdball sind schon zig Versuche gestartet worden. Um mal irgendwie diese unglückliche These zu widerlegen, irgendwie alle hängen in der Hängematte, ja, und keiner bewegt mehr seinen Arsch. Also die ganzen Projekte, die da passiert sind, haben das eindeutig widerlegt. Ja, da gibt's vielleicht eine kurze Erholungsphase und dann werden die Leute kreativ, ja, also bilden Kombinate, machen irgendwas, machen geilen Scheiß. Von daher, ich weiß gar nicht. Also ich bin halt ein Vertreter, ich sag BGE und unsere Gesellschaft kann nur die Treppe rauffallen, ja. Und jetzt nochmal zu dieser ganz steilen These, Geld ohne Gegenleistung ist schwer zu verkaufen, ja. Also ich hatte da irgendwie eben noch was in den Chat geschrieben, Gernot hat das komplettiert. Also, wenn unsere Gesellschaft damit absolut keine Probleme hat, dass es da Bankster gibt, ja, die virtuelle Sachen generieren und schwupp haben sie Geld, ja, Reichtümer per Knopfdruck irgendwie generieren. Es ist wunderbar, wie du redest, aber es ist nicht so, oder was? Hallo, etwas mehr Kultur bitte, ja? Ausreden lassen und dann dagegen reden. Also, wir haben jetzt hier die x-te Krise, ja? Also, die Finanzkrise ist offiziell noch nicht für beendet erklärt worden. Wir haben da eine Klientel, die auf Knopfdruck Reichtümer generiert. Da gibt's innerhalb der Gesellschaft offensichtlich eine Toleranz für. Ja, das wird irgendwie akzeptiert oder es wird schlichtweg nicht gewusst, dass die das machen. Eine andere Klientel sind halt Politiker. Da gibt's auch die steile These, bekommen Geld für null Leistung. Aber wenn es dann irgendwie der kleine Bürger irgendwie einfordert, dann haben alle damit Probleme. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich habe nicht gesagt, dass das BGE eine sinnlose Geschichte ist. Ich habe gesagt, man muss zum BGE hingehen. Und gehen bedeutet, wenn du ein Ziel hast, machst du das mit dem ersten Schritt. Aber was ich sehe, ist, dass das auch bei den Menschen kein Verständnis ist. Es ist überhaupt nicht eine Problemstellung. Geht doch erstmal, wie der Schulin das auch richtig gemacht hat, geht doch erstmal auf die Probleme der Menschen ein und nicht folgt einem Stern, das ist gut. Ja, finde ich toll. Den Stern folge ich auch. Aber ich muss erstmal mit den ersten Schritt und ich muss den Menschen zeigen, dass ich sie wahrnehme. Und das ist genau das, was die Menschen hier bei den Piraten überhaupt nicht mehr mitkriegen. Und totreden, wie das jetzt immer von diesen BGE-Leuten ist, es bringt nichts, es hilft euch nichts. Das wird seit 6 Jahren oder so, wird da auf dem BGE rumgeritten und es bringt überhaupt keinen Erfolg. Im Übrigen gibt's jetzt inzwischen auch eine Partei, die fürs BGE ist. Aber ich hab, das ist der Grund, warum ich aus der Partei austreten werde, weil es so unsinnig ist, hier mit irgendwelchen Leuten zu reden. Da ist dieses BGE und das ist das BGE und das BGE ist das BGE. Und einen Schritt dazwischen, davor, gibt es nicht. Ich hätte ganz gern noch eine Frage an Ozean, weil mir das doch jetzt wirklich interessiert. Ozean, du hast gesagt, die Bevölkerung, die ist gar nicht reif für das BGE. Da würde ich jetzt mal fragen, worauf beziehst du das? Bist du aktiv? Gehst du auf die Straße? Sprichst du mit den Leuten? Diskutierst du? Bist du in irgendeiner Initiative, um zu sondieren? Wie ist die Resonanz in der Bevölkerung? Woher schöpfst du einfach die Behauptung, das BGE interessiert kein Schwein hier in unserer Gesellschaft? Aus dem einfachen, kühlen Grunde, weil ich mit sehr vielen Menschen rede und BGE, da schauen die mich an wie ein Auto. Aber wenn ich mit ihnen über die Probleme eingehe, dann verstehen sie mich auch. Wenn ich ihnen sage, zum Beispiel, dass man vielleicht nicht keine Arbeitslosenversicherung, sondern eine Einkommensversicherung macht, dass sie dann, wenn sie in Hartz IV, dass sie nicht in Hartz IV kommt, das verstehen sie. Und das ist auch das Problem, was sie haben. Aber du musst doch erstmal die Probleme der Menschen auffassen. Ihr geht auf die Menschen nicht ein. Ja, aber das ihr geht doch überhaupt nicht auf die Menschen ein. Ja, aber das ist das Problem. Eingreifen, bitte jemand eingreifen. Es finde ich nicht gut, Gernot. Du kaperst wieder die Diskussion Richtung BGE und Ocean in seine verständlichen Erregung macht damit. Bitte, wir kommen alle gerne zu einer BGE-Diskussion, lad uns ein, wir machen das. Dann das ist das Thema Vergleich BGE mit Borchert und dann haben wir wirklich ein Thema und da wird sich jemand schon erbarmen und strukturieren und dann haben wir zwei Positionen. Was hältst du davon, Gernot? Ja, ich bin dafür. Also ich wollte auch jetzt nicht hier das Thema wieder auf BGE lenken. Im Gegenteil. Also musst du doch dauern. Nein, also das war nicht meine Absicht. Ich wollte allerdings auf Ozean antworten, dass was er da behauptet, würde ich nicht so einfach unterstreichen. Schluss. Gut. Ich wollte nur ganz kurz bemerken. Also das ist natürlich irgendwie mit dem Betätigungsfeld von Gernot geschuldet. Ja, also ich glaube, das macht er nicht mit Absicht. Also das hörte sich. Könnten wir jetzt mal die Persönlichkeiten hier weglassen? Entschuldigung, dann Begründung, wieso jemand kompetent ist oder nicht. Ja, das bitte bleibt doch mal beim Thema. Was denn? Also, warte mal, Schillum hat Gernot irgendwie vorgeworfen, dass er da irgendwie stopp. In so eine Entschuldigung, ich muss ein Gespräch annehmen, ich kann nicht zuhören. So, stopp, jetzt mische ich mich mal kurz ein, weil es hier irgendwie ja nicht ohne klappt. Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zurück zum Thema und wenn es da keine weiteren Fragen gibt, beenden wir die Aufzeichnung und dann könnt ihr euch hier über eure Persönlichkeiten streiten, wie ihr wollt. Ich verabschiede mich. Ciao. Ciao. Moment, auch schon bevor du gehst, ist ein Punkt, den muss ich noch sagen, du hast nach konkreten Schritten gefragt. Und da muss ich ja sagen, wir haben konkrete Schritte. Das ist nämlich zum Thema Altersgrundsicherung, Hintergrundsicherung zum Beispiel sind Schritte. Die Sockeleinkommen ist ein Schritte, was genau um die Steuergeschichten, also zum Beispiel spricht, dass die Konsumsteuer der reduzierte Mehrwertsteuer und sich ein steuerrechtliches Problem hat, der nicht funktioniert. Auch da kann man das Mechanismus einsetzen, damit es funktioniert. Es gibt Schritte, wie man dazu kommt. Und tatsächlich ist auch der Punkt, es wird sehr häufig bemängelt, die große Bürokratie in unserem Sozialsystem, in unserem Steuersystem. Und tatsächlich ist das BGE dabei eine Lösung. Das zu erkennen, ist eine komplett andere Frage. Und da ist auch die Diskussion im BGE immer ein echtes Problem. Also da ist die Herangehensweise tatsächlich ein Problem. Aber als Lösung ist das BGE für die Probleme, also kann man auf genau vielen Problemen, die wir da haben, komplett reinnehmen. Weil zum Beispiel, wir hatten es hier vorher, das Thema Familiensplitting, das hat das BGE implizit drin. Das passt, das macht das an der Ecke. Also von daher, es geht genau in die Richtung, die man haben will. Und ich habe schon x-mal Diskussionen im Fernsehen gesehen, die in die Richtung war, wo dann irgendwas bemängelt wurde, in einem Sonderfall diskutiert wurde, in dem heutigen System, und wo man sich dann gedacht hat, ja Leute, mit BGE wäre es nicht passiert. Der Punkt ist nur diesen Sprung, dass das halt wirklich passt. Da gebe ich dir recht, das ist nicht automatisch. Das BGE ist nicht intuitiv, verständlich. Das ist tatsächlich sein großes Problem. Das war überhaupt nicht meine, ich habe mich mit der Finanzierung überhaupt nicht beschäftigt, interessiert mich auch im Moment nicht, sondern was mich interessiert ist, dass wir eine Pünktchenpartei geworden sind, weil wir uns nicht mit den Menschen beschäftigen. Die ganze Sicherheit mit im Computerbereich, da reden wir, das interessiert die Menschen nicht, weil sie heute momentan andere Probleme haben. Wir reden über BGE, die Menschen haben andere Probleme. Es geht dann gar nicht darum, dass wir nicht das BGE, das sollten wir auf jeden Fall auf der Karte behalten, sollten wir auch als Ziel anstreben. Aber wir sollten auf die Menschen und die momentanen Probleme der Menschen erstmal aufnehmen, damit die uns überhaupt noch wahrnehmen. Und genau das ist doch das, was ich meine. Es geht darum, den Menschen zu sagen, Leute, wir nehmen euch und eure Probleme wahr. Und wenn wir nur wenn wir mit dem BGE kommen, dann sagen die, naja, was ist denn das? Nein, die Menschen, wir müssen die Probleme der Menschen aufnehmen. Und wir müssen nicht den Menschen irgendwas aufdrücken wollen. Es erinnert mich ein bisschen an Lenin, der 1918 ein kommunistisches System einführen wollte, was die Menschen nicht verstanden haben. Genau. Und die Zeiten ändern sich leider auch. Also, wie gesagt, ich glaube, hier wird die Bürgerversicherung mit einem BGE verwechselt oder gleichgesetzt. Also, ich verstehe das jetzt nicht. Also, es geht doch jetzt um die Bürgerversicherung, um die, Beitragsbemessungsgrenzen und so weiter, dass die vielleicht aufgehoben werden sollen. Das sind doch eigentlich die Ansätze, die jetzt hier diskutiert wurden, oder nicht? Ja, ich bin ja ganz auf Schulems Seite. Ich kenne diese ganzen Programme vom Schulem und ich bin ganz auf seiner Seite. Ich unterstütze ihn da auch immer dabei. Ich selbst habe zwar ein ganz anderes Programm mir vorgestellt, aber das ist ja sowieso sang- und klagenlos verschwunden. Da will ja auch kein Mensch was davon wissen. Aber ich habe mich dann trotz alledem, habe ich dann diese Rentenversicherungs, die wir ja auch im Grundsatzprogramm haben, mit erarbeitet. Und hab dann mein Thema fallen gelassen. Gut, ich möchte nochmal auf die Bemerkung von Piratos kommen. Zum eigentlichen Vortrag, sind da noch Fragen, Ergänzungen, oder sollen wir jetzt sagen, es ist abgeschlossen soweit, und er kann die Aufnahme jetzt stoppen und dann können wir gerne noch weiter diskutieren. Ja, bin ich dafür und also Hajo, herzlichen Dank für deine Mühe, die du gemacht hast. Und ich beende dann jetzt die Aufnahme und lade es irgendwo hoch und verteile dann den Link. Ne? Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.